heute mit Dominik. Ja, hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Diesmal haben wir in unserer Kategorie Was lief letztes Mal nicht so toll bei den Fanboys? Ausreichend Material. Ja, durchaus. Wobei eigentlich so also mein jetzt kann ich schon wieder nicht spektakulieren. Das ist eine Mischung aus Spektakel und Spekulieren. Ja, ja. Spektakulieren. Ja. Jetzt beim Lesen habe ich es wieder nicht gemerkt. Ich habe jetzt überlegt, ob du es richtig aufgeschrieben hast oder falsch. Mhm. Aber es ist eine schöne Neuschöpfung, weil so passt es ja auch. Da das so gefällt mir auch sehr gut. Ne? Also das ist auch so das Neue für aufgeregt Tech-News-Berichten, die eigentlich das Berichten gar nicht wert sind, ist Spektakulieren. Ja, da kommen wir ja später auch noch dazu, wie wir das genossen haben. Ja. Ja, das zum einen. Und natürlich, ich meine, es wäre schön, so ein Facebook-HD. Facebook-HD, ja, wäre ich auch dabei, aber... Heißt FaceTime. Und das HD ist ja, wenn wir mal sehen, wie das HD sich so auswirkt. Ausprobiert haben wir es eh noch nicht, oder? Nee. Weil wir haben es geshoppt, aber nicht benutzt. Sehr gut. So wie immer. Apple wie immer, Nutzer. Wie immer. Dann haben wir behauptet, es gäbe 13 Folgen Firefly, was natürlich glatt gelogen ist. Es wurden 13 Folgen Firefly gesendet. Insgesamt gibt es aber 15 Folgen. Und ich glaube, wir haben die alle gesehen. Ja, natürlich. Weil wir haben ja auch das DVD-Set und so weiter. Und ja, da ja. sind die dann alle auch dabei. Sowas von. Ja, Frevel. Dann haben wir uns nicht erinnert, wie diese Serie heißt mit dieser Dings. Ja? Grandios, und ich gucke sie ja auch, aber ja, also mit dieser Dings, das war Amanda Tapping von Stargate SG-1. Ja. Die Serie war Sanctuary for All im Untertitel. Und zwar eben so eine ganz nette Serie, die im Web gestartet ist. Dann diese Folgen, die im Web gestartet sind, nochmal gedreht wurden für den Sci-Fi-Channel und jetzt, glaube ich, in der dritten Staffel ist oder so. Das kann man ja wieder weiterlegen. Ja, in der dritten und die vierte ist, glaube ich, schon. Und wie ich finde, sehr gut. Aber man merkt halt so diesen Low-Production-Value massiv an. Also es ist halt Blue-Boxing ohne Ende und auch teilweise echt fies gerenderte Hintergründe. Aber wenn es eh um die Story geht, ist es irgendwie nicht so wichtig, finde ich. Ich habe es lieber so als andersrum. Ja. Dann habe ich vor lauter Schwurbeln mich schon ein bisschen zu sehr in die Orwellsche Zukunft bewegt und das BMI als Bundesministerium für Information irgendwie dargestellt. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Noch ist es das Bundesministerium für Informationssicherheit. Ja, noch. Ja, noch. Diese ganzen Neusprechgeschichten werden aber eh immer durchgreifender. Also da kann man schon drauf warten. Genau, und dann müssen wir noch anmerken, so diese Geschichte mit diesem DNS von Akamai, so wie, was muss ich einstellen, damit ich... Ja, da hat unser Kamerakind Tim ja so ein bisschen nachgefragt. Ja, das ist, es ist, also und unterm Strich kommt das richtige Ergebnis raus. Ja? Okay. Die Geschichte ist allerdings, wir haben da Zuschrift bekommen von Nils, schöne Grüße an Nils, der jemanden kennt, der zu dem Thema forscht. Mhm. Und die Aussage ist im Wesentlichen die, dass wenn man einen ISP verwendet, der außerhalb seines eigenen autonomen Systems ist, also wenn man einen DNS verwendet, der eben außerhalb des eigenen autonomen Systems ist, dann kann es halt passieren, dass man zumindest nicht vom ISP den richtigen Akamai kriegt, sondern auch in Deutschland von einem anderen ISP bedient wird und dass da halt dann der Traffic langsam ist. Also okay. Ich kriege jetzt meine Daten nicht von der Telekom, sondern von, was weiß ich, Arcor. Aber so die grundsätzliche Geschichte, dass du wirklich mit dem Verändern des DNS vielleicht einen anderen Akamai kriegst und deswegen es schneller war, ist durchaus noch korrekt. Also aber ist es jetzt nicht so, als kämen die Daten wirklich aus Amerika dann, bloß weil da eben Google jetzt der DNS-Betreiber wäre, aber sie kommen halt irgendwo langsam her. Also Messung war korrekt, Schlussfolgerung so ein bisschen wackelig, aber ging in die richtige Richtung. Ging in die richtige Richtung, zumindest grob, behaupte ich das jetzt mal. Ja, so viel zu, was haben wir letztes Mal alles für Blödsinn erzählt. Ja. Und dann fangen wir doch mal mit den neuen Themen ein und ich habe da so gleich eine Einleitung hier parat. Well, I was watching the live blog on Engadget, there is Steve, oh my god. Why isn't the streaming? They were streaming the last two. But there is Steve. Oh my god. No one expected Steve to be there. Now he is there. We're so glad that he's healthy enough to stand on stage and do his thing iPad 2. We all knew it was the iPad 2. We knew it was the iPad 2, but Steve Jobs. Sehr ja. Schön. Macht er immer noch jeden Tag einen Song? Der macht immer noch jeden Tag einen Song, ja. Jonathan Mann. Und schon langsam schon auch ein bisschen anstrengend. Also ein paar Sachen sind ja wirklich schön und den fand ich jetzt auch gut. Ja. Aber so jeden Tag. Ja, ja, das ist ja auch die Idee, dass jetzt, ja. Da kann jetzt nicht jeden Tag was von dabei rauskommen, aber du machst halt jeden Tag was. Ja, ja. Aber eigentlich geht es ums iPad und um ein Event dazu. Und der war dann gestern. Ja, wir haben schön den Beamer vorgeheizt und uns hier auf die Couch setzen wollen. Und dann gab es aber keinen Stream, wie man im Song so schön gehört hat. Ja. Und deswegen haben wir Leo Laporte uns angestreamt lassen, der hauptsächlich beschäftigt war, irgendwie gepisst zu sein, dass er keinen Stream bekommt. Also ja. Das war auch so ein sehr seltsames Erlebnis. Wir haben uns die Blogs vorlesen lassen von Leo Laporte. Genau, ja. Also hier rumgesessen und so das verfolgt und natürlich später dann die Kino geguckt. Mhm. Steve hat's gehalten, ja. Wie wir da gehört haben. Und so irgendwie fit genug, sie zu halten, ja. So, es gab schon so ein, zwei schwierige Situationen, aber so insgesamt eigentlich von, er hat schon mal irgendwie unentspannter präsentiert, sagen wir mal so. Also mit mehr Aussetzer. Ich habe ihn jetzt irgendwie nicht wesentlich anders als sonst wahrgenommen. Ich habe auch nie drauf geachtet groß, aber mir ist da nichts aufgefallen. Es ging auch wie immer halt so mit den langweiligen Geschichten los. So, wir sind Apple und wir verkaufen unglaublich viel Zeug und wir haben unglaublich viele Kunden und alles ist super. Ja, aber interessanterweise hat er irgendwie mit den Büchern angefangen, die ja irgendwie nicht so auf dem Radar waren, weil gelesen wird er eh nicht mehr. Von ein paar Jahren, so Sachen darf man ja nicht vergessen, so aussagen. Ja, ja, ja. Trotzdem irgendwie noch Random House dazu bekommen und irgendwie mehr Bücher und toll. Genau, 1 Million iBooks verkauft und jetzt alle großen Verlagshäuser. Ich war ja kurz so in der Vergangenheit gefangen, wie ich iBooks gehört habe und eben keinen Stream hatte. Hab mir gedacht, was will der jetzt mit den weißen MacBooks da? Ach, also diese Namensgebung verwirrt mich doch auch heute noch. Ist bei dir noch nicht ganz angekommen. Nee, dass es keine iBooks mehr gibt. Ja. Aber dann kam man dann relativ schnell zum Punkt und hat dann einen neuen Begriff eingeführt, wo wir ihn auch kurz mal einspielen, weil das finde ich so als Soundbite interessant. Now, today we're here to talk about Apple's third post-PC blockbuster product. Right? That's how we think about these things. We started off in 2001 with the iPod. Right, our first post-PC product. And we've been at it ever since. In 2007, we added the iPhone. And in 2010, we added the iPad. And every one of these has been a blockbuster. So we're in a position now where the majority of our revenues come from these post-PC products. Ja, die Post-PC-Products. Ja, ja, das ist sprachlich sehr geschickt natürlich. Mhm. Mehr oder weniger so den PC, der immer noch nicht der Mac ist. Also eigentlich schon. Also das ist ja so, der PC und Mac ist ja immer nur dann gleichwertig, wenn es irgendwie gut ist. Mhm. Aber in dem Fall ist es natürlich eher so der Windows-PC, der gemeint ist. Ich weiß gar nicht, es ist halt so diese ganze Klasse. Also es ist... Klar hört sich jetzt, es hört sich anders an, als würde er sagen Post-Mac, ja, weil das wäre halt nur der Anspruch, wir lösen unsere eigenen Geräte jetzt über lange Sicht mit diesem Zeug ab. Aber dann gesagt Post-PC und damit ist halt so, alles wird jetzt irgendwie ein iPad kaufen. Also ich finde es sprachlich sehr geschickt, ja, weil so einerseits so das so PC-AD für die meisten Leute so ungefähr, und wir sitzen hier in diesem Markt und das ist die Zukunft. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es aber schon auch spannend, dass es wirklich so die Produkte sind, die sich eben parallel zu PCs verkaufen. Ja, es ist ja nicht wirklich Post, sondern es ist ja eigentlich im Moment wirklich so, man hat ja noch den PC, wo, da kommt ja die Musik dann her oder so von einem iPod oder von einem iPhone und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass es eigenständig funktioniert. Das ist ja nach wie vor durchaus ein sehr, sehr iTunes-abhängiges Produkt. Ja, die Frage ist auch, wie genau das gemeint ist. Ob das gemeint ist als das löst den PC für die Menschen ab oder das ist so ein Produkt, das wir nach diesen ganzen PC-Evolutionsgeschichten, also das halt aus dem PC irgendwie rauskommt, evolutionstechnisch, aber halt nicht in der gleichen Linie passiert. Aber ja, so, das ist so die eine, die ich schon auch gut finde. Das ist im Endeffekt dieselbe Technologie nochmal anders verpackt, eben eine ganz andere Lösung für die Probleme bietet. Also es, klar ist es technisch innen drin ein Computer, aber es ist halt kein PC mehr in der Form. Und das so im Hinterkopf zu haben oder in der Überlegung, wenn man Dinge designt und wenn man daran arbeitet, glaube ich, macht einen großen Unterschied. Und das ist für mich auch ein Unterschied, den ich jetzt zwischen eben Android und iOS sehe an der Stelle. Ja, wenn ich da wieder irgendwie so Windows-Start und so weiter Ideen vor der Nase habe, dann löse ich mich da nicht so weit. Das stimmt. Genau. Aber dann kam natürlich das iPad 2. Das iPad 2, genau. Er meinte dann, lass mal ihn einfach selber nochmal kurz sagen, was er meinte. What about 2011? Everybody's got a tablet. Is 2011 going to be the year of the copycats? Well, I think if we did nothing, maybe a little bit, probably not so much, because most of these tablets aren't even catching up with the first iPad. But we haven't been resting on our laurels, because in less than a year, we're going to introduce today iPad 2. Ja. Da hat er natürlich auch die passende Folie am Start gehabt, wo er irgendwie so die ganzen Industriegrößen drauf hatte, die jetzt auch alle ein Tablet bauen. Ja. Und jetzt meint er so, jetzt machen wir iPad 2. Ist an der Stelle aber wirklich auch für die ein Timing-Problem sondersgleichen. Sie könnten natürlich damit rechnen, aber so gerade HP kommt irgendwann im Herbst oder so und das Xoom-Ding kommt jetzt als erstes ernstzunehmendes Android-Tablet kommt jetzt dann mehr oder weniger gleichzeitig. So, ja, so gleichzeitig oder danach. Ja, und so von dem, was da so drinsteckt und von dem vom Formfaktor gibt es wenig Argumente gegen das iPad 2. Das ist soweit richtig, finde ich. Sie haben die Batterielaufzeit gleich gehalten und irgendwie sonst alles irgendwie hochgedreht, ja, was man haben will. Finde ich an der Stelle auch schön, dass sie die 10 Stunden weiter beigehalten haben, weil es ist schon ein Luxus. Also ich finde, sie sagen, also er sagt zwar in der Präsentation, dass er das nicht mehr hergeben will, so ungefähr, aber ich habe schon Pferde kotzen sehen, was das angeht. Und gerade wenn man sich das bei Nintendo anguckt und so weiter, das wird schon gerne mal eigentlich hergegeben. Und für mich ist es eigentlich auch so, ich hatte noch nie ein Batterieproblem mit meinem iPad. Also es war echt, ich kam nie in eine Situation, wo ich jetzt gerne noch weitergemacht hätte, aber der Strom weg war. Das stimmt, ja. Also das ist und in der Tat ein Luxus, den man nicht missen will. Ja, man muss das Ding... Aber man könnte ihn. Also man könnte ihn kürzen, Genau, das wird nicht passieren. Und was haben wir drin? Also der Prozessor ist schneller. A5 jetzt, nicht mehr A4. Ja. Genau, also da ist mal, ich habe meine Ankündigung gemacht, die richtig war. also eben der Dual-Core A5 ist da drin. Weiß ich gar nicht, wie der alte getaktet war, ob der auch beim Gigahertz getaktet war. Ich glaube, das war auch ein Gigahertz, wenn ich mich nicht täusche. Wahrscheinlich, sonst hätten sie nicht 2x, sondern mehr als 2x geschrieben an der Stelle. Weil Up to 2x ist ja auch die Aussage, insofern passt das schon. Ich habe dann auch Gerüchte schon gehört, das wären jetzt 512 Megabyte RAM dann geworden. Das ist jetzt noch nicht irgendwie bestätigt, aber es gibt da wohl so Semiconductor-Experten, die sich da irgendwie zu geäußert hätten. Ja, also es wäre also das Mindeste, was man da reinstecken müsste, weil die 256 waren durchaus schon ein Problem. Also jeder, der schon mal Elements aufgemacht hat. Oh, und das ist immer noch auf ihren Werbeplakaten überall drauf. Ich habe das noch nie zum Laufen bekommen. Ich habe es ja geshoppt. Tja. Aber das kackt wirklich nach jeder zweiten Seite ab, nach wie vor. Aber das ist ein Problem, weil das Ding zu wenig Speicher hat. Und mit 512, so auf dem iPhone, merkt man so Probleme eigentlich nicht mehr. Und dadurch, dass man auch nicht mehr Pixel am Start hat auf dem iPad, sollte das dann auch reichen, wenn es 512 sind. Wäre zu hoffen. Genau. Dann natürlich jetzt auch neue Kameras vorne und hinten. Ja, genau. Also eine Nasenhaarkamera vorne und hinten eine HD 27p Kamera. Irgendwie mehr technische Daten weiß man nicht. Ja. Videos davon hat auch noch keiner aus dem Kabuff, aus dem Hands-on gepostet, oder? Also sie sagen immer, es wäre eine Videokamera. Also sie sprechen da gar nicht so groß von Fotografie, sondern es ist immer alles Video in der offiziellen Sprachregelung, soweit ich es mitbekommen habe. Was ja eigentlich schon auch ganz spannend ist, so das iPad hat ja mehr Gewicht als das iPhone und es hat auch ein bisschen mehr Größe. Hm. Kann ich das ruhiger halten, um was aufzunehmen? Weil beim iPhone habe ich echt ein massives Wackelproblem, wenn ich irgendwie per Hand was aufnehme. Wahrscheinlich. So eben schnell. Also es könnte gar nicht so schlecht sein, wenn es eine ordentliche Qualität liefert. Also die iPods haben ja ziemlich miese Qualität, was das angeht. Also es ist auch eine HD-Kamera, also da kommt schon HD raus in dem Sinne, also 27p, aber schon in einer weit schlechteren Qualität als auf dem iPhone. Also ich würde hoffen, dass sie eher in Richtung iPhone-Kamera gegangen sind, was das geht. Aber ich glaube, das werden wir erst erfahren, wenn wir mal eins in den Händen haben. Das oder stimmt, ja. Halt nach dem 11., wenn die drüben Fotos und Videos irgendwo hochladen. Ja, da sprichst du schon ein bisschen vor. Geben wird es das Ding bei uns erst später als in Amerika. Genau, sie machen wieder so ein Rollout über die verschiedenen Länder. Mit Amerika fangen sie an. Ich meine, die 2 Wochen, die da dazwischen liegen, sind relativ human. Also man könnte auch mehr machen. Trotzdem hätte ich es natürlich auch gern jetzt schon früher irgendwie in den Fingern. Hm. Und ja, am 11. März kommt es in Amerika zusammen auch mit iOS 4.3 dann. Ja. Das ja auch schon länger in der Mache ist. Ja. Zurück zu den Kameras. Mhm. Da kommt natürlich jetzt dann auch Software mit. Ja. FaceTime. Genau. Da gab es ja natürlich auch die obligatorische Vorführung zu FaceTime. Das hat Scott Forstall machen dürfen, so im Rahmen von den 4.3-Featuren, iOS 4.3. Und da gab es meinen Lieblingsmoment in der ganzen Keynote, den muss ich auch kurz anspielen. Also man muss sich vorstellen, Scott Forstall macht eine Videokonferenz so in einen leeren Raum, also zu jemandem, der so in einem kleinen Kapuff in einem leeren Raum sitzt und kommentiert dann recht gehässig. You can also use both the front camera and the rear camera. So, Michael, why don't you flip to the rear camera and show us what you're looking at? Sure thing, Scott. Okay, Michael's been locked in a very sad cafe. I'm so sorry. Now, you can imagine, you know, if Michael had children or something, this would be fun to look at. Thank God. I told him to bring a box of puppies, but I guess he didn't. Ja. Einer der seltsamsten Dialoge, was sowas angeht. Es hat schon fast so dieses, es ist noch irgendwie lustig, ja, aber es ist schon eher so in diesem Android-Eck, wenn ich so crazy-mäßig, also, weil die Technik hat funktioniert, aber irgendwie, warum sich da so, schon so ein bisschen schief, blöd anfühlt. Ja, es ist schon so cheesy Engineer-Humor, ja, so. So Engineer versus Marketing, also der Typ ist irgendwie Vice President of Marketing, glaube ich. Forstall ist ja schon eher Engineer. Ja. Ja, aber wenn er denn Kinder hätte, dann wäre das jetzt hier interessant. Genau. Und ich habe ihm gesagt, er soll eine Schachtel Welpen mitbringen. Naja, aber FaceTime jetzt auch von iPad zu iPad und von iPad zu iPhone und von iPad zu Mac und alle anderen Kombinationen. Genau, extra FaceTime-App. Ja. Die so ein bisschen von der Liste her und von der Anordnung ein bisschen mehr so dieses den Desktop-Feel hat, auch so wie sie, also so wie sie es da gemacht haben. Ja, jetzt haben sie dann auf allen Geräten Videokonferenz. Und ich meine, ist eine schöne Sache. Also es gibt schon auch so, ist eine Anforderung gewesen von Leuten, um ihren Laptop irgendwo zu Hause zu lassen, dass man halt eben eine Videokonferenz machen kann, also gerade so für. Ja, und Skype wird es dann dafür auch geben und was nicht alles. Also ja, wieder so ein Ding, wo man keinen Laptop mehr verbraucht. Genau. Und natürlich, das Fotoboost hat es auch drauf geschafft. Haben wir, glaube ich, auch schon drüber geunkt. Oder zumindest hatte ich schon öfter mal so. Ich erinnere mich an diverse Gespräche zwischen uns zumindest, dass das auf dem iPad wahnsinnig viel Sinn machen würde, ja, wenn weil da eine Kamera dabei wäre. Weil ja wirklich so das Fotoboost ist ja wirklich was, wo du wirklich die Kinder nicht und sonst irgendwas hin, die haben dann Spaß. Hm. Das ist wirklich so irgendwie so lächerlich, so die Präsi da gewirkt hat. So gut funktioniert es aber auch so, gerade mit diesen bisschen Verzerrfiltern. Und jetzt kann man auch noch direkt drin rumfingern und noch ein bisschen diesen Filter verändern. Ja, ja. Es ist, glaube ich, ja, ich habe Spaß, wenn ich da meiner nicht dazu gucke, wenn ich sowas mache. Das ist halt so der interaktive Zerspiegel. Ne? Mhm. Also so kann nachvollziehbar, dass das Spaß macht. Genau. Und was es da noch bekommen hat zu den Kameras, ist halt auch ein Gyro, was ich mir noch gar nicht so bewusst war, dass das Gyro noch nicht mal drin war, sondern nur ein Accelerometer drin war. Ja. Und ja, im Endeffekt dann wirklich on par mit dem iPhone 4 so insgesamt, aber eben mehr Power unter der Haube. Ja, bis aufs Display halt. Das Display hat weniger Pixel. Über das Display wurde so gut wie gar nicht geredet. Also das ist schon so ein bisschen, finde ich ein bisschen seltsam, weil normalerweise so ein Apple-Produkt wird immer so gorgeous Display oder irgend sowas in die Richtung, wird schon gesagt. Das ist für mich schon so ein Anzeichen dafür, okay, eigentlich schon wollten sie schon Retina, glaube ich. Könnte schon sein. Also es stehen ja immer noch diese Gerüchte im Raum, dass im Herbst dann so das Hochauflösende kommt. Muss man sehen, ob sich das bewahrheitet. Das wird wahrscheinlich noch zu früh, das beurteilen zu können, aber ich würde es mal nicht ausschließen. An sich wirklich schick, nicht wirklich revolutionär, was da so abgeht auf dem Gerät, finde ich, aber ich denke, dass gerade ein bisschen dünner, ein bisschen leichter, schneller, gleiche Batterielaufzeit, das ist schon, glaube ich, auch ein Unterschied, den man merkt. Also so ein bisschen zu schwer ist es jetzt ja schon immer wieder mal in alle Richtungen, wenn man es heben will. Also ich habe es oft nicht in der Hand und trage es durch die Gegend, sondern entweder so wie hier, so dass ich irgendwo abstütze oder dass ich es irgendwie so an der Bettkante halt so anstehen habe. Aber wenn man es hält, ist es schon eher so ein bisschen zu schwer. Und da könnten so das bisschen leichter schon was ausmachen. Ich bin gespannt, wie sich das Neue anfühlt, wenn man es in der Hand hat. Weil ich habe beim aktuellen so das immer das Gefühl, ich habe, wenn ich das so anfassen will, dass ich das Gefühl habe, ich habe es fest in der Hand, dann verkrampfe ich meine Hand irgendwie zu sehr. Okay. Und ich habe so die Hoffnung, dass ich beim neuen vielleicht so irgendwie, dass da der Griff irgendwie angenehmer ist. Da muss man gucken. Ich bin gespannt, wie die Kante so funktioniert, weil ich fand die iPods ja schon fast ein bisschen zu dünn. Eben wie sie auch mit diesem Design, mit dieser scharfen, in Anführungszeichen schärferen Kante und den Schaltern auf der Diagonale an der Außenseite, anstatt jetzt an der flachen Seite, daher kam. Aber das ist wieder sowas, das merkt man nur, wenn man es hat. Aber es wird es in Weiß geben und vom ersten Tag an. Ja, also beziehungsweise das überhaupt, also dass er so vom ersten Tag an gesagt hat, ist ja schon Hust, Hust, ja. We don't speak about white iPhones. Aber braucht man das? Also ich finde das jetzt nicht so hübsch. Ich auch nicht, aber was ich mir schon gedacht habe, so in gewissen Umgebungen ist halt Weiß irgendwie angenehmer. Also zum Beispiel diese Medical-Geschichte, dass es schwarz ist, schon wahrscheinlich so ein bisschen unangenehm. So Trauerrand, ja? Ums Röntgenfoto. Ja, ja. Genau. Das ist natürlich ungünstig, ja. Und weiß ich nicht, also ich selber brauche es auch nicht in Weiß. Also ich werde mir da das Schwarze besorgen. Ja, denke auch. Aber schadet nicht. Also die Frage, die sich mir eher stellt, warum dann nicht gleich wieder bunt? Ja. Weil so gerade für Kiddies und so weiter ist so diese bunten Farben, die sehr, gute Überleitung, bei den beim neuen Hüllchen so angebracht haben, schon auch was. Ja. Naja, Hüllchen ist es ja nicht. Ja. Das ist ein Smart Cover. Es ist kein Hüllchen mehr. Aber es ist einerseits bunt. Und andererseits hat man schön hinten das Alu wieder frei und nicht so eine komische Schmutzanziehung. Was ist denn hier eigentlich? Dominik hat gerade sein schmutziges. Ja, das sieht halt scheiße aus. Also, das ist schon so ein bisschen das Problem. Dieses Material ist halt sowas von Schmutz anziehend, von der alten Hülle. Ja, also es hat auch so diese Eigenschaft, den Schmutz irgendwie so in einer Schicht auf sich selbst aufzutragen. Ja, also du kannst das immer so rubbeln und dann, naja, also man will gar nicht drüber nachdenken. Nee, aber vom Material her sieht es schon so aus, als wäre es so grundsätzlich ähnlich wie eben die eine Kante, die man so zum Aufstellen benutzt. Also so ein bisschen verstärkte Segmente, aber eben nicht mehr eine komplette Hülle, sondern so Magnetlaschen, die einfach so ran dollern. Genau, also so ein Deckblatt quasi aus Leder oder Polyurethan oder sprich einfach Plastik. Also ich fand es auch so schön. Ich meinte, ja, das ist aus Polyurethan, da werden Space-Suits draus gemacht. Ja, das ist Plastik. Ja, das hat damals auch schon gut funktioniert bei meinem RISC-PC, weil der wurde auch so aus Weltraumplastik gemacht. Ja. Ja, aber ein Deckblatt quasi und an der Seite ist so ein Streifen, ein magnetischer Streifen, der dazu führt, dass sich dieses Deckblatt erstens halt an dieses iPad anbringen lässt, weil im iPad jetzt Magnete drin sind und andererseits halt auch dazu führt, dass es sich automatisch so aufs iPad anpasst. Ja, also das ist so verpolte Magneten drin und wenn du es hinhältst, dann snappt das halt so auf die richtige Höhe automatisch. Ja, also das klingt schon sehr schick und das Video ist auch lustig. Also hoffentlich funktioniert es auch so, also hoffentlich snappt es auch mit einer Stärke, die gut genug ist, weil ich habe gerade später bei so einem Hands-on-Video gesehen, wo sie es eben erst zum Hinstellen benutzt haben, weil dieses Deckblatt ist so, hat so vier Segmente eben, die so ähnlich sind wie das eine Segment jetzt bei der alten Hülle, die man dann so in so ein Dreieck, in so einer Toblerone einrollen kann und dann kann man es ähnlich wie bei der aktuellen Hülle entweder so Querformat hinstellen, also entweder hinstellen oder so hinlegen, dass man ein bisschen so Keyboard-Schräge hat. Und da stand es halt und sie hat so ein bisschen drauf, also so einen Fotoboost-Effekt machen wollen und hat es dann so halb umgekippt auch dabei. Also ich weiß nicht, wie standfest es ist. Da müssen die Magneten müssen schon so ein bisschen Power haben, damit es funktioniert. Andererseits ist das jetzige Konstrukt ja auch relativ wackelig und es ist gut genug. Ja, also gerade wenn du jetzt das jetzige Hülle so auf die dünne Seite stellst, ist das schon sehr wackelig. Ja, und ich meine, das muss halt im Wesentlichen dafür funktionieren, dass man im Bett irgendwie Filme gucken kann. Ja. Also dass es auf dem Nachtkissel steht und man irgendwie was guckt. Und ich finde den schönen Effekt wirklich, dass du es komplett abziehen kannst. Ja, dass du wirklich so, wenn du es, das geht dir nicht im Weg um, dann, wenn du es nicht haben willst und so als Ständer mal schnell irgendwo hinlegen, ist okay, oder du könntest auch mehrere im Haus verteilt haben, um praktisch so von A nach B, einfach so als Standfläche. Also ich bin gespannt. Ja, also ich hoffe auch, dass das besser ist als die jetzigen Lösungen, weil ich bin jetzt wieder dazu übergegangen, keine Hülle mehr zu verwenden, weil es mich einfach zu sehr nervt. Also. Kann ich nicht. Also das ist so mein Problem, so wie du gemeint hast, so um es fester zu greifen. So dieser Griff hier, so in der Hülle, ich mache das eigentlich so und ab und zu macht es hinten Flop. Das ist so ein bisschen ein Problem. Du steckst die ganze Hand da in den Schlitz rein. Genau, hinten. Okay. Die ganze Hand hier hinten in den Schlitz, damit ich praktisch so an der Rückseite auch noch ein bisschen Halt habe. Und dann kann ich es relativ relaxed halten. Ansonsten muss ich es eben fester greifen, dass ich denke, dass es mir nicht aus der Hand fliegt. Ja, wird man dann sehen. Ist wieder anders. Ich habe das iPad, seit ich es habe, glaube ich, vielleicht maximal 1 oder 2 Stunden ohne Hülle benutzt. Ja? Nee, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf die Hülle. Ich weiß auch nicht, warum. Es hat mich einfach irgendwie... Also ich glaube, das war auch hauptsächlich so diese Schmutzgeschichte, dass ich immer das Gefühl habe, ich fasse das Ding an und es ist dreckig. Deswegen hatte ich keinen Bock mehr. Seltsamerweise ist auch so dieses Cover, dieses Smart Cover, so das, was mich am meisten interessiert an dem neuen Gerät, ja. Da, neben wie es sich jetzt haptisch hinten anfühlt, so wie cool ist denn diese Hülle? Und vor allem, was mich auch unglaublich interessiert, ist dieses Sounddesign von der Hülle, wirklich so wie in dem Video. Ja, es gibt ja so diese Magnetspielzeuge mit den Kugeln und den Stangen, wo man so Dreiecke bauen kann und dann so ein bisschen das Gefühl hatte man da von dem Klang. Und hat natürlich auch dann, wenn du das drauf machst, geht's automatisch aus und wenn du es wegmachst, geht's automatisch an. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Wieso? Ja, also ich muss ja trotzdem noch anloggen, wenn ich irgendein Passwort habe oder so, und das war in den Videos natürlich gänzlich verneint, dass sowas passiert. Ja, also wenn es dann normal. Hast du ein Passwort auf deinem iPad? Nee, aber Slide to Unlock habe ich ja doch. So oder so. Naja, aber vielleicht. Das hast du dann nicht mehr, meinst du? Dann nicht? Keine Ahnung. Weil er weiß, da ist eine Hülle drüber gewesen und das langt dann schon und dann wieder nicht. Also ich spreche jetzt wenig dafür, dann noch Slide to Unlock zu machen, wenn du sowieso weißt, da ist eine Hülle drauf. Ja, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ja. Und ob das nicht ein bisschen Product Placement war, nicht so real ist. Ja, das wird, also es ist so das Ding, was mich auch am allermeisten interessiert. wenn wir jetzt schon bei den beim Zubehör sind. Genau. Zubehör. Es gibt jetzt einen lustigen kleinen Adapter für unten am 30-Pin-Connector, wie sie so schön sagen. Das heißt ja nicht mehr Dock-Connector. Aber das ist ja auch trotzdem eine gelungene Geschichte, wie lange dieser Dock-Connector schon überlebt. Also seit dem ersten, also seit nicht dem ersten, sondern der zweiten Generation iPod, bis jetzt derselbe Verbinder mit genug Luft, um immer noch neue Spränzchen zu machen, wie zum Beispiel jetzt HDMI mit dem Accessory. Genau. Genau, und zwar HDMI-Output beim iPad 2 jetzt dann mit Mirroring, wirklich. Also das einfach dasselbe, was was sie halt auf der Prezi eh schon immer gemacht haben, auch für den Normalsterblichen funktioniert. Du kannst den Inhalt deines iPads einfach mal auf einen Beamer oder auf einen Fernseher packen, der HDMI kann. Ja. Und es dreht sich alles schön mit und du hast deine Finger nicht im Weg und mehr Leute können drauf gucken. Genau, also du siehst so deine ganzen Apps, du siehst das Betriebssystem, du siehst im Prinzip alles, was da passiert. Der Adapter weiß auch, wie dein iPad gerade orientiert ist und dreht dann dementsprechend das Bild. Also genau das, was man quasi für Demos und Präsentationen und sonstige Geschichten, Spielen auf dem Beamer haben will. Ja. Ja, schon schick. Und ist auch noch so, dass es praktisch durchschleift, den 30-Pin-Connector. Also man kann danach eben noch Strom dran stecken oder vielleicht auch wirklich am Laptop direkt zynkereimäßig, weiß ich nicht. Also er hat nur gesagt Strom. Ja. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, ob man da noch synken kann. Aber es ist auf alle Fälle einfach wieder derselbe Stecker nochmal rausgeführt und daneben eben der HDMI-Stecker. Ja, funktioniert auch. Das ist ein Mini-HDI, oder? Oder irgendwas. Es sah so ein bisschen komisch aus. Es könnte schon der kleinere HDMI-Stecker sein. Müsste mal gucken, dann, wenn man das Kabel sich shoppt. Ich selber brauche es wahrscheinlich gar nicht mal so. Ich glaube, ich werde so ein Ding kaufen. Ja. Funktioniert auch für die alten Geräte, aber da eben nur als Video-Out, so wie jetzt auch der VGA-Video-Out funktioniert. Also einfach nur als zusätzliches Display, wenn die entsprechenden Programme das unterstützen oder halt, wenn du einen Videoplayer hast, der kann das, glaube ich, egal in welchem Programm er drin ist. Also du kannst jetzt quasi dein iPhone an den Beamer anschließen über HDMI und einen 27p-Film vom iPhone gucken. Das geht. Mhm. Genau. Interessant. Jo. Aber wobei, das kannst du jetzt natürlich auch schon mit einem... Ja, aber über Komponente, das ist ja uncool. Ja, uncool, aber ist auch schon alles, was das Problem dabei ist. Ja, ja. Hey, digital ist besser, weißt du doch. Verlustfreier. Ja. Dann haben wir schon kurz angeschnitten, iOS 4.3. Ja. Wurde dann nochmal irgendwie so kurz angeschnitten, was denn alles neu ist da. Dass man den Mute und den Rotate-Lock als Präferenz hat, war ganz wichtig an der Stelle. Ich finde es immer spannend, was sie rausgreifen, um es zu erzählen den Leuten. Mhm. Und dann war noch die Geschichte mit Safari, hat jetzt schnelleres JavaScript. Genau, und da ist die Frage, ob wir Entwickler das jetzt schon haben eigentlich und nicht gemerkt haben. Ja, aber das ist halt einfach so eine... Also warum ich diese Ansage mache an der Stelle, ist für mich ein bisschen fraglich. Also warum ist es einfach nur die Ansage, okay, Webseiten rendern schneller. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie ausgerechnet das rausgreifen. Keine Ahnung. Um irgendwie Google irgendwie in den Hintern zu treten, dass ich irgendwie, wir sind besser als V8 und deshalb müssen wir nie so. Naja, das ist ein bisschen weit hergeholt, glaube ich. Also, ja, aber also die Art und Weise, wie es gesagt wurde, auch so, wir haben die tolle Nitro Engine vom Desktop genommen und die auf, ja fuck, das ist eh dieselbe Entwicklungslinie, das ist dann nicht so, als wäre das irgendwie eine große Leistung, das darüber, nee, das ist der Geschäft. Ich weiß nicht, vielleicht gab es auch Presse, so dass das iPad irgendwie langsam wäre im Internet, aber ich habe keine Ahnung, ich habe da nichts mitbekommen dahingehend. Ja. iTunes Home Sharing Gedöns? Das habe ich noch nicht verstanden und auch noch nie davor gehört. Vielleicht gibt es dann auch erst mit der Golden Master. Also Home Sharing im Sinne von, ich kann jetzt, so wie ich es auch schon praktisch von Mac zu Mac machen kann, einfach die komplette Library mir angucken und anhören, ohne jetzt, dass ich den Inhalt wirklich irgendwie rübergesynkt habe. Und das geht ja aktuell nicht. Mhm. Aktuell kann man nur mit Remote steuern, fernsteuern. Mhm. Und ja, genau, ist praktisch ein interessantes Gegenstück zum AirVideo. Nicht AirVideo. Mist, ja, aber auch. AirPlay? Ja. Ja. AirPlay. Aber macht halt im Prinzip. Das heißt AirPlay. Macht halt im Prinzip das gleiche wie AirVideo. Ja, also wenn du dann Filme gucken willst, kannst halt irgendwie dann gucken, was so auf deinem iTunes auf dem Rechner ist. Also für mich auf alle Fälle ein sehr gewünschtes Feature. Zusätzlich ist noch 10.2? Ich glaube schon, iTunes 10.2 rausgekommen, dass dieses Hessi-Häkchen hat. Ja. Das bedeutet, dass die Playcounts hochgehen, wenn jemand über Homesharing. Und für mich selber ist es auch großartig. Warum? Ja. Die Playcounts sind wichtig. Also ich habe jetzt nicht die fünfteilige Hessmannsche iTunes. Ach so, ja, so für Video, ja, okay, da macht Geschichtenserie, Sinn. Aber so auch für die Geschichten eben so Podcasts angucken, die eigentlich auf meinem Laptop sind, auch am Apple TV und dann wieder das Häkchen zu bekommen oder nicht, ist schon auch wichtig. Aber für mich auch die Musik-Playcounts. Also ich will eigentlich, gerade wenn ich Musik höre, irgendwo da, wo der Lautsprecher gerade passt, mir passt, Musik hören und nicht dann auf im Nebenraum über die Remote steuern, dass es auf meine Boxen im Wohnzimmer geht, sondern ich will eigentlich auf meinem Wohnzimmer-Mac das einstellen und dann will ich, dass der Playcount hochgeht. Mir ist halt der Playcount da an der Stelle total egal. Also Playcount ist für mich was ich so irgendwie alle halbe Jahre mal angucke und sehe, ah, du hast aber viel XY gehört. Aber so, ich habe da jetzt da keine Playlisten, die irgendwie das dann automatisch hoch oder runter oder sonst wie schaffeln. Doch, das ist richtig. Ja, ich sage ja nichts dagegen. Ich sage nur, das ist nicht meins. Aber das war das einzige Überraschende bei dem 4.3-Kram eigentlich, diese Homesharing-Geschichten, oder? Der Rest war das, was man schon kannte. Also bis auf diese Fahrergeschichte, von der ich halt auch nichts gemerkt habe. Aber Es ist halt einfach schneller geworden vielleicht. Ja. Vielleicht sind da noch NS-Logs drin jetzt in der Version, die wir haben. Und wenn die rausmachen, ist alles unglaublich schnell. Ja, also es ist ja auch so eine Möglichkeit, die man jetzt dem Entwickler nicht geben muss. Weil ob jetzt es ist eine Performance-Geschichte. Ja, und die werden schon genug Regression-Tests am Start haben, dass sie das merken. Also die Entwickler-Seeds sind ja eh nicht dafür da, dass man irgendwie Bug-Reports kriegt, was nicht geht, sondern eher, dass die Leute daran entwickeln können und halt mit den Bugs leben können, die da drin sind. Naja. Ja. Genau, und dann wurde es eigentlich noch, ich fand es durchaus ganz spannend, weil sie haben nochmal Produkte nachgelegt. Ja, und zwar haben sie iMovie aufs iPad gebracht. Ja. Und da hat wieder der liebe Randy, der ja irgendwie anscheinend irgendwann mal die Idee hatte, dass es mit dem Video besser gehen musste und dann iMovie erfunden hat. Genau, der war tauchen und dann musste er irgendwie iMovie neu schreiben, weil er so viele Tauchmovies gab. Genau, und seitdem schreibt er iMovie neu. Genau, Randy Ubilos. Und der hat eine Vorführung gemacht zu iMovie auf dem iPad. Sah sehr mächtig aus an der Stelle. Manche UI-Entscheidungen fand ich ein bisschen fraglich, aber mal gucken, wie sich die so in der Realität auswirken. Das alte iMovie auf dem Telefon ist nach wie vor... Es ist beachtlich, was man damit machen kann. Ja. Es ist aber auch interessant, wie versteckt und schwierig es zu bedienen ist dann wieder für jemanden, der nicht alle Gesten kennt, die da jetzt betroffen sind und auch wie fummelig es teilweise ist. Ja. Also es ist irgendwie ein gutes Produkt, aber es ist irgendwie zu fummelig auf diesem Telefon. Ich bin im Übrigen gespannt, ob sich da bei dem iPhone iMovie was ändert von der UI her, weil er meinte ja, als er eben die iPad-Version vorgestellt hat, so dass jetzt zum Beispiel dieser Startscreen von dem neuen iMovie, wo du halt alle Projekte so in der Übersicht hast, in so einer Old-Style-Cinema-Atmosphäre, meinte er, das funktioniert auch wunderbar auf dem iPhone 4 Retina-Display, wo ich mir dachte, ah, okay, da kommen wohl auch neue UI-Elemente in der iPhone-Version. Es ist auf alle Fälle eine Universal App. Ja, also sie haben nicht gezeigt, was sich fürs iPhone ändert, dann außer dieser einen Textpassage. Es könnte sein, dass der Rest auch besser funktioniert. Wie gesagt, da sind so ein paar Bedienkonzepte gewesen, die ich echt schwierig finde. Also auch so Pinscherei auf dem iPhone ist auch okay für da, aber es hat auch mit den Videos, die ich auf dem iPhone aufgenommen habe und die ich dann schneiden wollte, teilweise ein bisschen gestottert und mehrere Videos wieder und interessanter schneiden, ist alles so ein bisschen hakelig. Das, was ich auf dem iPad jetzt gesehen habe, sah relativ schick aus, dahingehend. Ja, also ich habe auch so das Gefühl, das ist jetzt so die zweite Generation von iPad-Software von Apple selbst. Und sie nehmen sich so ein bisschen zurück, was die Komplexität von dem intuitiv Erfahrbaren angeht. Das war jetzt genau doppelt gemoppelt. Ich weiß nicht genau, wo du hin willst. Also sie nehmen so ein bisschen die Komplexität raus und machen es einfacher ertastbar, in Anführungszeichen. Ja, also es ist ein bisschen offensichtlicher, was man tun muss. Und es ist weniger Komplexität halt in irgendwie seltsamen Gesten versteckt. Zumindest wirkt es gerade so. Ja. Also da ist zum Beispiel die Geschichte, wie man neue Videos in die Timeline bringt, ist so eine Geschichte, die kann man antappen, dann kriegen die so eine Umrandung, dann kann man hinten und vorne praktisch ein bisschen trimmen, wenn man will. Hm. Oder aber man kann es einfügen und es ist dann so ein fetter Knopf inzwischen. Also man muss ja nicht irgendwie draggen. Man hätte ja auch irgendwie davon ausgehen können, dass man draggen kennt, ja, oder sowas durch die Gegend ziehen. Aber da haben sie so einen Knopf gemacht und so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, geht es schon auch, dass man eher drauf kommt, wie man es so bedient. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Trade-off, so mal da ein bisschen von diesem Keynote und Pages-Wahnsinn wegzukommen und mehr so mehr jetzt mit mehr Erfahrung mit den Geräten vielleicht auch Software zu entwickeln, die dann noch intuitiver ist. Ja, ohne also jetzt große Features einzubüßen. Also ich bin dann sehr gespannt, wie sich das anfühlt an der Stelle. Also das muss man dann auch wieder in der Hand haben. Vom Feature-Set her ist es echt überraschend viel. Also auch wirklich geht diesmal Audio, mehrere Audiospuren, die du da rein bearbeiten kannst, auch natürlich ein Overlay sprechen, also Voice-Overs machen, wenn man will. Precision Editing haben sie reingebaut, was wirklich wichtig ist an der Stelle. Also das hat echt genervt bisher. Da kann man schon ordentlich was zusammenschneiden. Und wenn ich jetzt irgendwie so mir vorstelle, ich habe so mein iPhone und mein iPad irgendwo dabei und dann kann ich gleich das Video fertig machen und dann irgendwo hinschicken, das ist schon schick. Ja, die Aussage ist ja übrigens auch von Apple, du kannst mit dem iPhone filmen und dann synkt iTunes dir deine Filmprojekte auch auf dein iPad. Also da war ich sehr angsterfüllt, wie ich diesen Absatz gelesen habe. Also entweder es ist natürlich Mumpitz und du kannst halt die Projekte raus und reinziehen, wie du es, glaube ich, jetzt auch schon kannst, so über den Dateibereich von der App. Und dann musst du es halt erst auf deinen Computer ziehen, wieder auf das andere Gerät. Klang halt so, als würde das automatisch gehen. Oder sie haben da irgendwas, aber ich habe noch nie von einem iTunes über Devices Sync gehört in irgendeiner Form. Also ich hätte das für andere Programme schon auch gerne als Entwickler, so ist es nicht. Ja, vielleicht macht das jetzt Apple erstmal für sich selbst, jetzt mit dem neuen iTunes mal sehen. Ja, kommt am 11. auch das iMovie Update, so wie es angekündigt worden ist. Also mit iOS 4.3 und eben den iPad in Amerika, iPad 2. Mhm. Oh, mehr Zahlen. Und GarageBand. GarageBand kommt auch zu dem Termin. Und die Demo fand ich schon auch echt schick. Also die war natürlich so, wie man Dio Laporte hier vor der Nase hatte, relativ langweilig, weil da musst du natürlich sehen, was er da vor Ort macht, um das einschätzen zu können. Und ja, also ein schickes Stück Software auf dem Ding. Definitiv. Also das war echt beeindruckend. Vor allem auch mit wie viel Liebe und mit wie viel Detailverliebtheit da an diese Software wohl geschraubt wurde. Also wenn du allein das Detail, wenn du dieses Klavier benutzt auf dem iPad und da eine Anschlagdynamik einzubauen, ja, die sie über den Accelerometer irgendwie befeuern, ja, da muss man erst einmal draufkommen und dann muss man irgendwie auch mal das durchziehen. Ja? Also das ist, glaube ich, schon auch ein Aufwand gewesen. Ja, einerseits schon ein Aufwand, aber es ist mehr so ein Gag, ja, weil das ist halt, über das wird halt gesprochen, weil du hast jetzt, wie gut es funktioniert, ist da, glaube ich, ziemlich Nebensache. Es funktioniert bestimmt auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist jetzt nicht der Burner. Also du kannst einfach die Anschlagdynamik nicht damit machen, ordentlich. Also ein bisschen lauter, ein bisschen leise, das geht, aber so allein wegen dem anderen Ding nicht. Ach, aber es zieht halt. Ja, es zieht und es begeistert und good move. Ja, was ich viel spannender fand, war so die Art und Weise, wie sie an das Thema insgesamt rangegangen sind. Also einerseits natürlich die Mehrspurgeschichte einfach so wie GarageBand auf dem Desktop ist mitzunehmen, dass da ziemlich viel davon geht. Aber andererseits so diese Instruments, die Instrumente da reinzupacken und die Smart Instruments da reinzupacken, das finde ich echt schick. Also dass du wirklich so eine angenehme Art und Weise hast, wie du mit dem Gerät zu tun hast, also mit dem Instrument zu tun hast, aber es auf diese wirklichen handwerklichen Fähigkeiten, die man denn so braucht, für irgendwie picken und Akkorde greifen und so weiter, dass du die sparen kannst, aber trotzdem praktisch so zumindest mal dann interessante Rhythmen oder so machen kannst. Also gerade wenn ich mir so diese Gitarre so angucke, die sie da gemacht haben, im Endeffekt das Ding so arrangiert, dass du auf eine so jeweils Daumenbreite einen Akkord hast und dann kannst du da drüber strummen, wie du lustig bist oder nicht, und dann kannst du die Akkorde wechseln. Und gleichzeitig kannst du auch irgendwie mit Tappen dann eben irgendwie ein bisschen Fingerpicking machen, aber halt nur, du musst halt nur tappen und hast die Akkorde direkt nebeneinander. Also es ist viel einfacher, als wenn du es an einer echten Gitarre irgendwie greifen musst, aber es ist trotzdem, es ist ein Zugang dazu. Mhm. Ja? Also ich finde, es ist eine gute Mischung. Es ist auf jeden Fall, also das hat so diesen diesen Spiel mit Musikmodus halt. Also ich, also musizieren kann man das ja nicht mehr wirklich nennen, aber gerade wenn du so diesen Slider auf 11 drehst, jetzt bildlich gesprochen, und dann irgendwie nur noch quasi das Autopicking, dem Autopicking sagen musst, was der nächste Akkord ist, den er spielen soll, da hat er jetzt mit Musizieren nicht mehr viel zu tun, aber es ist zumindest so ein spielerisches Umgehen mit Musik, das durchaus auch interessant ist und das hat für viele auch ein Anreiz sein kann, sich das zu besorgen. Ja, aber ich finde es an der Stelle sogar ein angenehmeres Vereinfachen des Musikinstruments, als ich es von Smule und so weiter gesehen habe, weil sie wirklich ein bisschen so auch drauf geguckt haben, dass sich's gut anhört, aber trotzdem noch mit dem Instrument zu tun hat und so. Also ich finde so diese, ich finde es echt eine gute Mischung. Also ich bin mal gespannt, wie das dann wirklich ist, wenn man damit rumspielt. Es fühlt sich gut an, ja. Und gerade wenn du danach auch noch arrangieren kannst, dann mit dem Zeug, was du da machst, und dann wirklich auch das Picking irgendwie auseinandernehmen kannst. Also du hast dann eine Timeline, wo halt das, was er automatisch gemacht hat, was sich vielleicht gut anhört, du kannst dir nochmal angucken und kannst dann selber probieren auch und so. Es ist schon auch echt schick gemacht an der Stelle. Ja, es ist beeindruckend, wie viel Funktionalität dann da hinten drauf noch ist. Also du kannst dann eben so in diese typische GarageBand-Ansicht noch rein. Das Zeug ist alles kompatibel mit der Mac-Version auch noch. Also du kannst dann irgendwie auf dem iPad anfangen und auf dem Mac fertig machen. Das ist schon alles, also riesig, ein gutes Stück Software. Also ja. Was mich da noch interessiert, ist, Sie reden in der Präsentation immer von 8-Track, wie das? 8-Track-Recording oder 8-Multi-Track-Recording. Es geht auf jeden Fall um 8-Spur-Mehrfachaufnahme. Ja. Ja. Und ich frage mich gerade so, sagen die parallel oder sagen die nacheinander? Also, weil mir ist noch nicht mal klar, wie ich denn jetzt meine Gitarre da anstecke. Ja, ob sie den iRack zum Beispiel unterstützen oder ob da irgendwas anderes kommt. Also im Video war da so... War das so ein Gerät. War genau. Das so ein Zusatzteil, das sie irgendwie aber auch nirgends auf der Webseite direkt beschreiben. Aber ja, das sieht halt so aus schon, wie, oder? Ja, das sieht halt so aus wie so ein XLR auf USB-Adapter von Shure. Mhm. Nur anders. Ja, da steht Jam drauf. Ich habe das jetzt nicht gefunden mit Googlen. Okay. Aber da frage ich mich halt auch, ja, muss ich dann das Kamerakit kaufen und kann dann mit dem Kamerakit auf USB auf XLR dann, oder? Also dieses Kabel selber hatte einen Dock-Connector. Ach, das hatte einen? Das war ein schwarzes Dock-Connector-Kabel, da war kein, also zumindest in dem Video, wenn es nicht komplett gefaked war, was ja auch möglich ist, dann war das wirklich dieser Kasten, was auch immer dran war. Ich weiß nicht, ob da ein Klinkenstecker dran war oder wirklich ein XLR oder so. Das sah XLR aus, aber keine Ahnung. Ja, aber eigentlich hast du doch bei so Gitarren eher Klinke, oder? Dachte ich immer. Ja, also. Zumindest ist dieses Geräusch habe ich so im Kopf von der Klinke eigentlich. Ja, es ist schon eine Klinke, aber das ist halt für eine 6,3 mm Klinke, ist das ein bisschen groß, oder was da. Aber das ist jetzt irgendwie alles Videoframe herumanalysieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Adapter es da geben wird und was Apple sich da denkt, wie man denn da jetzt die Musik reinbekommt. Und ob man damit dann irgendwie vielleicht auch mal podcasten kann. Ja, also Mehrspuraufnahme ist auf alle Fälle mehrfach gefallen an der Stelle, so Powerful 8-Track Recording. Ja. Ja. Und die Frage ist natürlich, ob das so wieder der 4-Spur-Tonbandgerät, wo man auch nochmal eins nach dem anderen aufgenommen hat, ist, oder ob da auch gleichzeitig Aufnehmen gemeint ist. Von der Power her würde es gehen, wenn entsprechende externe Devices unterstützt werden. Müssen wir dann gucken. Aber so ein Podcast-Studio einfach nur mit dem iPad direkt aufnehmen, ich meine 64 GB, da kannst du schon auch locker vom Inhalt genug mitnehmen. Und definitiv, ja. Kannst du sogar irgendwie so eine längere Podcast aufnehmen. ja, aber wird spannend. Also ich harre der Dinge, was man denn da jetzt noch an Adaptern dran stecken muss. Was mich bei GarageBand schon auch irgendwie sehr überrascht hat, ist so die Fülle. Ja, also das ist schon echt viel. Es ist so, bei iMovie war das so was extrem Reduziertes, so der erste iMovie, das jetzige iMovie auch nicht mehr so, aber es hat sich sehr reduziert angefühlt. Ja. Und das gar nicht so, weil die Instrumente, die gibt's halt auf dem Desktop nicht so, weil du nicht so dran rumfingern kannst. Also da gibt's halt nur die Stimmen, die du wieder mit irgendwie externer Eingabegerät benutzen musst. Also es fühlt sich irgendwie anders an. Und boah, und dann machen sie auch noch so einen Kampfpreis. Also da ist schon auch so, ja, $5 ist da blutet mir schon das Entwicklerherz. Und gleichzeitig finde ich es natürlich gut, wenn es alle shoppen können, aber das Das geht natürlich, die Erwartungshaltung ist, mehr als $5 darf sowas nicht kosten. Wenn du sagst, dir blutet das Entwicklerherz, da fällt mir noch diese Stelle ein, wo er am Anfang sagt, wir machen gerne Apps. Und zwar, weil wir sehen wollen, was geht und weil wir so die Latte setzen wollen für die Entwickler. Das fand ich eine interessante Aussage. Das wird sonst nicht so direkt gesagt. Er hat es interessanterweise so in beide Richtungen gesagt. Also er hat es am ersten gemeint, so um die Leute zu inspirieren, im Sinne von, das können wir viel besser. Mhm. Und im zweiten Ansatz hat er dann gemeint, okay, um die Messlatte, um die obere Kante zu sein von dieser Messlatte. Also irgendwie hat er beides untergebracht an der Stelle. Ja, fand ich auf jeden Fall eine interessante Anekdote an der Stelle. Ah ja, und eine Geschichte haben wir noch vergessen, irgendwie so die 200 Millionen fand ich noch spannend. An Accounts mit Kreditkarten. Also so, fand ich so ein bisschen creepy als Aussage. So. Nach wie vor hat er in der Vergangenheit ja auch schon immer gemacht, ist aber natürlich eigentlich schon die Aussage, mit der du die Entwickler fängst an der Stelle. Ja, definitiv. Weil, okay, das sind einfach mal 200 Millionen potenzielle Kunden, die wirklich auch schon mal eine Kreditkarte angegeben haben und schon mal irgendwas gekauft haben über diesen Kanal. Die hast halt bei einer anderen Plattform nicht. Ja. Wobei, das war so ein bisschen, also er hat dann auch gesagt so, wir haben hier 200 Accounts mit Kreditkarten-Dings dran und ich habe zwar die Zahlen von Amazon nicht, aber das ist wahrscheinlich mehr als Amazon. Genau, das war so, Amazon veröffentlicht ihre Zahlen nicht, aber das hat er angedeutet, aber gemeint, er ist bestimmt unter, es ist wahrscheinlich die größte Menge an Accounts. Ja, aber es ist halt irgendwie auch Kraut und, also es ist Äpfel und Birnen verglichen an der Stelle, ja. Weil bei Amazon kaufe ich halt ganz andere Dinge als bei iTunes, App Store und iBooks. Ja, aber hättest du noch ein anderes Accountsystem im Kopf, das eine ähnliche Größenordnung annimmt? Also Amazon ist für mich schon auch so der zentralste Knotenpunkt für Accounts noch nach Apple. Mag sein, dass es so das größte, wo sonst noch so Kreditkartendaten rumliegen, Dings ist, außer vielleicht PayPal, eBay und irgendwie weiß nicht was. Aber ja, also ich fand's halt, der Vergleich hinkte halt irgendwie für mich, ja, weil es halt irgendwie das so auf diese Kreditkartendaten reduziert und ja, klar, es ist irgendwie attraktiv, wenn du irgendwie siehst, hier der Marktplatz ist so groß, da sind so viele Leute, die potenziell kaufen könnten, aber irgendwie seltsame Aussage. Ja, aber sie zieht. Das also wahrscheinlich, sie macht schon ein bisschen Unbehagen an sich, weil es natürlich auch so Single Sign-On und das geht ja auch durch die ganze Produktpalette und so weiter, also auch so diese Produktseite, die wir vor kurzem mal auch erwähnt haben, wo man nachgucken kann, was man denn jemals gekauft hat. Also es ist schon auch genauso creepy, wie es bei Google und Co. und dadurch, dass sie nochmal eine Kohle hinten dran hängen, eigentlich fast creepier. Das ist eigentlich noch viel schlimmer, weil du musst halt dieses Account-Passwort ständig auf Devices eingeben, wo du keine langen Passwörter tippen willst. Ja, ja. Also es ist schon noch, ja. Naja. Also falls ihr ein sehr einfaches Apple-Dings-Passwort habt, denkt doch mal drüber nach, zumindest mal Großbuchstaben und Zahlen noch reinzumachen. Das ist an dieser Stelle ein Tipp, glaube ich. Ja, genau. So, aber in iPad 2-mäßig, glaube ich, war es das jetzt, oder? Also, ich glaube auch. Also wir haben so, sind jetzt mal oder drüber gerannt. Irgendwas Spannendes vergessen? Nee. Kaufen wir eins? Fazit, kaufen, natürlich. Wieder irgendwie wieder rechts unten, was mich ein bisschen nervt eigentlich, aber muss schon fast sein, oder rechts oben. Ich weiß nicht, ich bin nicht mehr up to date, wie wir da mit Mobile Max verblieben sind, ob wir unten oder oben sagen. Die sind, glaube ich, unten. Die sind immer unten. Ich glaube, ich gebe es jetzt auch auf, oben zu sagen, also. Ja, aber oben ist halt höher und höher ist mehr. Ja, ich weiß. Also ich habe mich ja mit Tim schon ausführlich über Graphen und Achsenorientierung von Wertsystemen unterhalten, aber dann soll es halt rechts unten sein, meinetwegen. Ja. Aber ja, also ich sehe mich auch fast gezwungen, halt einerseits, um zu sehen, wie so das eigene Zeug läuft und wie anderes Zeug läuft im Vergleich dazu. Und andererseits, vielleicht kann man auch so den HDMI-Out brauchen für zukünftige, ich mache mal ein Video von meiner Software-Geschichten zum Beispiel. Ja, ja, stimmt. Da musst du noch eine Blackmagic-Karte für deinen iMac. Okay. Nee, ich kaufe mir dann noch ein MacBook Pro und dann kaufe ich mir die Blackmagic mit Thunderbolt. Genau, die gibt es dann irgendwann 2015. Ah, ja, aber das ist natürlich, für so Videos ist es natürlich auf alle Fälle eine gute Idee. Aber eben kaufen, ja, ein Modell mal für einen selber wieder erstmal an der Stelle und dann wieder das größte Ausgebauteste, weil irgendwie Speicherprobleme haben wollen, finde ich unangenehm, habe ich beim iPhone ab und zu. Da merke ich schon den Unterschied zwischen dem 64 und dem 32. Es ist halt auch einfach mein Video. Ja, ja, ich habe ein 64 GB iPad. Ich hatte noch nie Probleme mit Menge, deswegen weiß ich es halt nicht. Es ist halt auch einfach mein, ich nehme Video mit Device, ja, und da ist halt so irgendwie alles, da sind so 2-3 Filme drauf, da sind so irgendwie meine Serien drauf, die ich gucke. Und das frisst halt Platz. Ja. Und irgendwie Videopodcasts und Gedöns, ja. Ich habe ja so diverse YouTube-RSS-Feeds, die da auch noch drauf synken. Und ja, dann will man da schon Platz haben auch. Definitiv, definitiv. Eine Hülle natürlich, also die Cover-Hülle darf man es ja nicht mehr nennen, oder? Ja. Ich weiß es ja nicht. Ist auch interessant, weil es ja damit schon auch, also diese Art von Hülle gibt schon auch so ein bisschen, gräbt den anderen das Wasser ab. Die letzte Hülle hat es noch nicht getan. Ja, finde ich. Aber die schon, ja. Weil die ist halt so, die hat so diesen Sex-Appeal von ich bin mal komplett anders und klebe hier nur über Magneten dran und bin irgendwie fancy-pancy und machst das Ding nicht dicker. Also, ja, ja. Du kannst nahezu keine andere Hülle dafür verkaufen, glaube ich. Also, es wird vielleicht so den Liebhabermarkt von ich will das Ding ganz irgendwie in Leder einwickeln geben, aber ich denke, der Markt wird definitiv kleiner für alle, die nicht so zumindest das Gleiche machen, was Apple macht, in ein bisschen billiger vielleicht. Ja. Aber mal sehen. Also vielleicht gibt es ja irgendwie kreative Magnetnutzer dann noch, weil wie gesagt, die 2 Magneten sind ja im Gerät selber. Also das kann auch andere Hüllen dann verwenden. Was vielleicht noch... Also was interessant wird, ist, kann ich 2 iPads aneinander stecken und dann kriegst du sie nicht mehr auseinander, weil sie mit dem Magneten zusammenkleben. Und dann habe ich so ein Buch... Ja, das ist spannend, wie die sich nebeneinander verhalten. Ja, vielleicht schweben sie dann auch übereinander. Ja, nee, aber noch ein Hüllenproblem eigentlich wollte ich noch erwähnen. Das Ding, dadurch, dass das Ding nochmal dünner und leichter geworden ist, ist die Hülle auch noch, also eine dickere Hülle auch noch unangenehmer. Ja, also so, je dünner dieses Ding wird, je angenehmer das ist, umso nerviger wird eine dicke Hülle. Das stimmt, ja. Ja, ja, genau, und... Wir wollten ja gleich auf Kaufen drücken, aber es ist irgendwie... Geht ja nicht. Nee, es gibt die alten ein bisschen billiger für 379 statt für die 479. Genau. Vom Startpreis her und dann... 100 Werteinheiten billiger geworden, also 100 genau. Dollar oder 100 Euro. Und genau, aber kaufen kann man leider noch nicht, weder hier noch in den Staaten. Man kann sich so per E-Mail benachrichtigen lassen, aber das haben wir mal bleiben lassen. Das Internet ist dann meistens schneller. Eben, Twitter sagt schon Bescheid, wenn man die kaufen kann. Aber ich finde es auch, du meintest auch, es ist seltsam, dass man zumindest in Amerika noch nicht vorbestellen kann. Finde ich auch irgendwie seltsam, weil es sind jetzt irgendwie noch 9 Tage. Ja, ist jetzt nächste Woche Freitag. Ja. Sogar weniger, 7, 8. Ja. Ja. Je nachdem, wann ihr das hört, vielleicht noch weniger. Ja, also, aber vielleicht kann man dann auch schon vorbestellen, ja. Ja, aber also das ist so dieser Effekt, den ich jetzt irgendwie nach Keynote schon 2-3 Mal hatte, wo man eigentlich kaufen drücken will, aber es nicht geht. Wollen Sie Schlangen vielleicht? Also Sie haben irgendwie keine, weil Sie keine Verizon-Schlangen hatten, wollen Sie jetzt wieder ein bisschen Schlangen? Könnte sein, weil Sie haben ja auch in Amerika den Start auf 17 Uhr oder... Ja, doch, 17 Uhr abends gelegt. Okay. Vielleicht wollen sie so irgendwie nach der Arbeit die iPad-Schlange irgendwie. Und was ja auch, beim Start hatten sie ja irgendwie entsprechend sanktioniert, also reduziert, wie viel du denn überhaupt kaufen darfst und so weiter, ob sie sowas wieder aufmachen oder nicht. Ob es überhaupt so viel Interesse gibt, ja, es ist ja auch fraglich, weil es ist schon ein tolles Gerät und es ist ein besseres Gerät und man will es haben, aber man hat ja das alte schon. Also es ist ja schon so eine... Da ist eben die Frage, ist der Markt dann schon so satt, dass irgendwie jetzt nur noch Leute ein iPad kaufen, die schon ein iPad haben? Ja, und das glaube ich an der Stelle eben nicht. Ja, aber ob die Neuen praktisch auf dieses iPad gewartet haben? Also schon, es kamen viele auf das zweite. Ja, man wird es einfach sehen. Ich glaube, da können wir das den Analysten überlassen, die so lang. Ich glaube auch, aber also ich würde es halt gerne kaufen. Ich kann es nicht kaufen, das ist irgendwie befriedigend. Oh, ja, diese Luxusprobleme hier. Ja, schrecklich. Ja. So, das war's zum Post-PC. Das hat ja so ein bisschen die E-Mail-Charakter. Ich meine, wenn du das so sagst, dann denke ich mir auch so, der Post-PC. Ja, ja, du hast es ja auch noch so gelb eingefärbt, deswegen. Ja, ach, ich ja, so. Naja. Naja. Kommen wir zu, ihr schickt uns Audiodateien und wir geben unseren Senf dazu. Wir haben jetzt hier 2 am Start. Und jetzt muss ich hier kurz einmal zurückspulen, dass ich sehe, wer denn da schreibt. Genau. Ich habe zuerst hier den Roy aus Erfurt. Okay. Hallo Fanboys, hier ist der Reuerson hier von Erfurt. Ich habe mehrere Fragen, aber erstmal zu den Lobhudeleien. Also ihr habt einen tollen Podcast, der viele interessante Informationen bringt und wo auch sehr viel Kompetenz rüberkommt, die jetzt mittlerweile allerdings in anderen Podcasts vermisst werden von mir etwas. Besonders gut finde ich unter anderem auch, dass ihr nicht solche Glaskugel-Wahrsagereien wie zum Mini-iPhone oder so einem anderen Bla macht. Jetzt zu meinen eigentlichen Fragen. Ich habe in nächster Zukunft, falls es das Geld zulässt, vor, ein MacBook Pro zu kaufen und mir da neben der Festplatte anstatt des optischen Laufwerks eine SSD einbauen zu lassen, wo dann das macOS und die Programme oder im Apple-Sprech Apps drauf sollen und die normalen User-Dateien, also mein Home-Verzeichnis, auf die drehende Harddisk, die eh schon drin ist. Das optische Laufwerk soll dann ein externes Gehäuse. Ja, die Frage ist allerdings, ich habe in einem anderen, euch auch bekannten Podcast gehört, dass es da mit macOS wohl sehr große Probleme gibt, wenn man zwei Festplatten in einem Computer, also in einem Mac, betreiben will. Ist da macOS ein bisschen sehr rumspinnt wohl. Dann die zweite Frage ist, ich habe da natürlich vor, auch sinnvolle Backup-Lösungen oder eine sinnvolle Backup-Lösung zu betreiben. Könnt ihr da irgendwas empfehlen? Jetzt nach Thunderbolt, nach dem Erscheinen von Thunderbolt, ist natürlich schwierig, da wahrscheinlich Tipps zu geben, weil da werden sicherlich jetzt viele Lösungen auf den Markt kommen, die noch keiner kennt. Aber es wäre schön, wenn ihr da irgendwelche Empfehlungen geben könntet oder vielleicht Inhaltsseiten in euren Shownotes hinterlassen könntet. Vielen Dank schon mal für die Antworten und macht weiter so und ich bin weiterhin ein treuer Hörer. Danke, tschüss. Erstmal vielen Dank natürlich, Lobhudeleien können wir gut gebrauchen, also gefallen natürlich. Und dann würde ich gleich auf die erste Frage mit den zwei Platten und den Problemen eingehen. Also ich weiß nicht so genau, was du da gemeint hast. So, grundsätzlich gibt's, also es gibt keine grundsätzlichen Probleme. Ja, da ist so ein Bus und da kann man Platten dranhängen und dann passieren Dinge. Und in dem MacBook Pro kann man eben auch den ESATA-Port vom Laufwerk, also vom optischen Laufwerk, mit einer SSD verbinden. Das ist überhaupt kein Thema. Also an sich technisch hast du damit erstmal keine Probleme eingekauft. Also ich habe das bei mir zum Beispiel im Mac Pro auch so, dass ich eine Bootplatte habe und mein Userverzeichnis woanders. Ja. Da kommen wir aber schon eigentlich zu der spannenden Geschichte, okay, dein Userverzeichnis woanders zu haben als auf der Systemplatte. Das ist so ein bisschen gepfriemelt, das mal das erste Mal anzugeben und dann, dass es so passt. Aber viel gepfriemelt auch nicht. Also kann man im Internet gut nachlesen. Ist auch die Frage, wie man es aufteilen will. Also ich sehe auch keine großen Probleme irgendwie da auf dich zukommen. Man will es halt irgendwie intelligent aufsetzen initial. Ich habe halt meinen iMac so gebaut, dass eben mein User-Verzeichnis schon auf der SSD auch liegt, zusammen mit dem Betriebssystem. Aber halt so die Verzeichnisse, wo potenziell halt größere Daten drin liegen, wie zum Beispiel irgendwie das iTunes-Zeugs oder halt /Movies oder /Downloads, das sind halt irgendwie Symlinks auf eine externe Platte oder ich habe halt in also dem in Safari Verzeichnis. In meinem Home-Verzeichnis, genau. Ja. Oder ich habe halt in Safari eingestellt, die Downloads bitte auf externe Platte oder in iTunes halt auch gleich gesagt, so die iTunes Library liegt bitte hier so auf der großen Festplatte. Hast du da wirklich Symlinks gemacht oder hast du irgendwie Aliases mit dem Finder gemacht? Ich glaube, ich habe Symlinks gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Weil so an der Stelle ist schon eben auch irgendwie relevant, dass eben die entsprechenden Apps damit auch zurechtkommen, dass du da an der Stelle keinen echten Ordner, sondern einen Link hast. Aber das tun sie, also zumindest wenn man es mit einem LN und dem entsprechenden Symlink dann macht. Und da hast du halt nur das Problem, wenn die Platte hat man nicht. Also wenn du die Platte mal ausgeworfen hättest oder sowas, aber das machst du ja dann eh nicht in dem Setup. Ja, also wenn es eh um eine interne Platte geht, dann passiert das sowieso nicht. Ja. Also bei mir ist es halt jetzt noch extra, weil die halt über FireWire dranhängt und... Also. Und ich selber können das Setup, also wenn du einen entsprechenden Einbaurahmen hast, dass das optische Laufwerk raus und da hinkommst und das im Griff hast, das Einbauen selber, rein hardwaremäßig, dann kann ich das Setup nur empfehlen, weil die SSD merkt man brutal. Und gerade die Kombination SSD für die Sachen, die wirklich schnell gehen müssen, und alte drehende Platte für Dinge, die einfach große Datenmengen sind, ist groß, weil ich selber habe immer noch meine Vertex, die Gott sei Dank, die spannenderweise vom Preis ja gleich geblieben ist, aber die 200, eine 256er, also eine 280er oder sowas, ich weiß nicht, die sind ja ein bisschen grober bei den SSDs. Ja. Und das ist halt ein ständiger Kampf um Platz eigentlich und zu wenig. Und so die Kombi in meinem Laptop fände ich schon auch schick. Ja, und das optische Laufwerk hat mich eh gewundert, dass nicht rausgeworfen worden ist. Ja, dann irgendwie Backup-Lösung. Ah, da ist natürlich jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, es geht jetzt um so ein lokales Backup, ja, so für Time-Maschinen würde ich jetzt mal voraussetzen. So Offsite-Backup übers Netz, ja, da kann man natürlich noch dann auch drüber referieren, aber so ich denke mal, er meint, was brauche ich denn für Time-Maschinen? Macht so den Eindruck, also eher so, und da sind wir natürlich vielleicht sogar, also ich bin aktuell ein bisschen überfragt, was es denn für gute externe Laufwerke gibt, die man irgendwie empfehlen kann. Also ich bin da inzwischen sehr uninteressiert, sagen wir es mal so. Ja. Also ich hab halt dieses SATA-Dock zu Hause, das steckt halt ab und zu am USB-Hub, ab und zu nicht. Und wenn es steckt, dann macht er halt die Time-Maschine und ansonsten halt nicht, weil ich das Auswerfen auch immer anstrengend finde. Also das ist bei mir beim Backup echt das Nervigste, dass man immer wieder mal ansteckt und absteckt und davor eben sicherstellen muss, dass es irgendwie ausgeworfen ist, weil ansonsten hast du vielleicht gerade in so einem Backup-Vorhang geschrottet und dann kommst du auch wieder in Teufelsküche. Die eigentliche Performance beim Backup ist mir an der Stelle relativ egal, weil es eh inkrementell passiert und eh lange braucht. Also auch wenn die Schnittstelle groß, auch wenn die Bandbreite groß ist, Time Machine selber ist einfach nicht der hellste, was jetzt die Geschwindigkeit vom Backup angeht. Ja, ob das an Time Machine liegt, keine Ahnung, aber ich denke auch, dass man sich jetzt für Time Machine keine Thunderbolt-Platte kaufen muss. Ja? Also das ist ja ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen an der Stelle. Ja. Ich denke, es kommt in der Hauptsache darauf an, wie dann so das Setup ist, das man haben will. Wenn man mehr so denkt, meine Backups mache ich irgendwie, wenn der Rechner stationär irgendwie zu Hause rumsteht, dann macht so ein SATA-Dock vielleicht Sinn, was halt wirklich nur so ein kleiner schwarzer Kasten ist, wo du so eine nackte Festplatte reinstecken kannst. Wenn du sagst, so, ich will regelmäßig mein Backup auch unterwegs machen können, weil ich halt selten irgendwie wirklich die festen Plätze habe, wo ich meinen Laptop aufbaue, dann vielleicht irgendwie so eine kleine Western Digital, die du über USB anschließen kannst. Ja. Also so eine kleine externe Platte, wie man sie so kennt. Tut's auch, ja. Also ja. Man kann nicht viel falsch machen, ist die Aussage. Ich glaube, man sollte sich erstmal nach dem Formfaktor richten, den man haben will, und dann kann man eigentlich fast nicht daneben greifen. Genau, man sollte es überhaupt machen, dass man eben ein Backup von der ganzen Situation hat. Und dann kann man natürlich sämtliche sinnvollen und Paranoia-Modi noch dazu schalten, also dass es eben eigentlich das Backup natürlich an einem anderen Ort sein sollte als das Ding ständig, weil für Brand und whatever. Aber also, da gibt es andere Größenordnungen. Ja. Entschuldigung. Gut, dann haben wir noch einen zweiten Audiokommentar. Hallo Fanboys, hier ist Nils aus Koblenz. Ich wollte mich erstmal für euren coolen Podcast bedanken und habe dann jetzt aber doch noch eine Frage. Und zwar bin ich erst 14 und habe jetzt schon seit Sommer gespart, um mir halt jetzt entweder ein MacBook oder ein iPad kaufen zu können. Aber ich kann mich irgendwie trotzdem nicht entscheiden, ob ich mir jetzt eben vielleicht gebrauchtes MacBook kaufen soll oder ein MacBook Air oder eben das iPad 2. Ich habe halt einen Blog, ich habe auch mir schon einen Hackintosh eingerichtet, aber so ein mobiler Mac wäre halt doch cooler. Man kann bedenkenlos alle Software-Updates machen und die Lion-Preview sich installieren. Das wäre schon ganz cool, würde auch meinen Blog vielleicht noch vorantreiben, ist ja schon ein bisschen was Besonderes. Aber ich kann mich eben nicht entscheiden, weil es ist halt nur einmal, und dann würde ich gerne mal eure Meinung zu dem Thema hören, was denn jetzt praktischer wäre. Ja, vielen Dank nochmal und tschüss. Ja, das ist natürlich jetzt keine ganz einfache Entscheidung. Ich wäre so ein bisschen raus, Lion und irgendwie Software installieren und so. Das klingt ja dann irgendwie doch eher nach so Mac. So geht's mir auch. Also es klingt eher so, als wärst du nicht so ganz unbedarft, was das angeht. So ein bisschen experimenteller ist auch gut. Also gerade so ein Hackintosh hätte ich ja keine Lust drauf. Und gleichzeitig aber eben kein mobiles Gerät bisher. Und das iPad ist halt ein ganz anderes Gerät. Also es ist wirklich so ist schick und toll und man kann viel damit machen. Aber so ein Mac ist dann doch in die Richtung universeller und vor allem eigentlich auch spannender, wenn du praktisch wieder noch mehr mit Computer machen willst. Also wenn du irgendwie so ein bisschen mal programmieren lernen oder sowas. Es gibt dann schon so einen ganzen Bereich, der vom iPad halt einfach nicht abgedeckt ist und auch nicht abgedeckt wird. Deswegen wäre ich an der Stelle immer erst auf dem Laptop und dann auf dem Gerät, wenn es nicht darum geht, um jetzt ganz klar 3-4 Arbeitsabläufe auf die Reihe zu kriegen, die auch auf dem iPad gehen und dann halt noch den Rest mitzumachen. Ja, also ich denke auch, wenn kommt darauf an, was man halt für wichtiger erachtet. Ja? Also wenn man jetzt sagt, ich will ein Gerät, das möglichst mobil ist, mit dem ich mehr oder weniger so alles machen kann, was ich machen will, dann ist das wahrscheinlich das iPad. Ja? Weil du kannst mit dem Ding schon auch irgendwie bloggen, vielleicht nicht ganz so komfortabel wie halt mit einem richtigen Mac, weil keine Tastatur oder halt irgendwie muss eine extra Tastatur dazu und die Software ist halt irgendwie im Zweifel vielleicht auch ein bisschen anders oder, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall man kann damit schon auch die Sachen machen, die man machen wollte, aber optimiert ist halt so ein iPad auf, das ist das mobile Gerät, ja, also mobilst Gerät, in Anführungszeichen. Wenn man sagt, ich will jetzt mehr Potenzial mir erhalten dahingehend, was ich machen können will vielleicht, ja, dann ist so ein Mac schon auch noch die bessere Alternative vermutlich. Ja, oder eben so die Anforderungen, wie wir mal programmieren, oder also es gibt so ein paar Segmente, die gehen halt auf dem iPad nicht. Ja. Sind nicht viele, aber es sind schon, also ist viel Basteliges, ja, also irgendwie mal irgendwie Open Source installieren, mal da ein bisschen rumprogrammieren vielleicht, das sind so ganz andere Ecken, ja, also wenn du ein Gerät zur Problemlösung von Bloggen und gewussten Anwendungsfällen haben willst, dann durchaus das iPad, wenn es für den Zweck Dinge gibt, aber ansonsten wäre ich definitiv für Mac. Ja, also ein iPad ist halt keine Tüftlermaschine, ja, so muss man irgendwie runterzubrechen. Jo. Ja, also muss er selber wissen. Im Zweifelsfall hört sich das gerade nach Mac an, was du sagst. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Soweit zu den Audiokommentaren diese Woche. Ja. Audiokommentare könnt ihr uns bei Audioboo hinterlassen. Die Instruktionen dazu auf der Webseite. Muss ja nur irgendwie so in ein Mikrofon eurer Wahl sprechen und dann Fanboys dran taggen und dann kriegen wir das irgendwie automatisch per RSS bei uns und spielen das dann hier. Genau. Ja. Es sind noch andere Dinge passiert. Während Steve davor, also, oder? Nein, währenddessen. Währenddessen. So, das will ich doch gerade erzählen. Während Steve da sein iPad 2 vorgestellt hat, war auf der anderen Seite der Straße der Chef von Nintendo am Start und hat so die GDC-Keynote gehalten für Nintendo. Okay, GDC ist die Games Developer Conference. Ja. Und es geht dann naturgemäß ein bisschen mehr um was so Spielentwicklung angeht und was Nintendo so da für Trends und was nicht alles sieht. Aber es wurden so auch so interessante Dinge für Spieler vorgestellt. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Ich versuche nur ein bisschen Dialog zu erhalten. Ich will also nicht wieder so hier den Martin-Monolog machen. Wieso nicht? Ich will doch gerne was hören. Also, was war denn spannend? Ich habe es nicht so verfolgt. Naja, also, sie haben was zum neuen Mario gesagt. Es gibt für das 3DS ein richtig neues Mario auch. Aha. Und sie haben unglaublich viele Details dazu vorgestellt. Nicht das Logo. Wow, das Logo. Ja. Ach doch, das habe ich gesehen. Das hat so diesen Super Mario 3. Tanuki willst du, ist das Wort, das du suchst? Ja. Fuchsschwanz oder so. Tanuki-Schwanz. Okay. Ja, also so Waschbär, nicht wirklich Waschbär, weil japanischer Waschbär, aber halt so diesen Waschbärschwanz. Ja. Zumindest ist das, was man so vermutet, was das sein soll. Aber jenseits dieses Logos mit dem Waschbärschwanz weiß man nichts. Es wird jetzt spekuliert, dass man halt fliegen kann, wahrscheinlich wieder so mit dem Waschbäranzug. Und es wurde schon, also ein bisschen habe ich doch mitbekommen an der Seite, um mich jetzt doch zu outen jetzt hier. Ich wollte nur nicht reden. Eine gute Voraussetzung für einen Podcast. Ja, das sehe ich auch so. Was sie gesagt haben, war, dass das Super Mario Galaxy Team da dran ist. Ja. Also das ist so eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde, weil die haben echt einen guten Job gemacht. Mhm. Und das andere, was ich an der Stelle interessant fand, war die Aussage, okay, 3D, ja, das ist bei uns auf der Straße wohl so los. Ja. 3D-Jump'n'Run, aber bisher eben flach und vielleicht hilft da 3D wirklich, um das mal wirklich zu treffen. Und ja. Ich habe ab und zu bei diesen Mario-Jump'n'Run-Geschichten, ich meine, die haben es ja eh immer gut hinbekommen mit der Kamera, dass man wenigstens sich orientieren kann. Aber ohne diesen Schatten, ja, wärst du auch oft sehr verloren gewesen. Das ist richtig, und ich fände ja jetzt echt spannend, ob mit der 3D-Optik dann noch diese Art des Jump'n'Runs auch einfach nur deshalb funktioniert, weil du siehst, wo du bist. Ja, umgekehrt natürlich, wenn du es dann an dem 3D-Effekt festmachst, ist auch die Frage, wie lange kannst du dann Mario am Stück spielen, ohne wahnsinnig zu werden? Das ist sowieso immer die Frage, also gerade wenn du harte Levels hast. Nein, aber von den Augen her, ja. Wenn dir die Augen wehtun, weil wenn es wirklich darauf ausgelegt ist, dass es in 3D spielen muss, also wenn sie die Schatten jetzt weglassen würden, ja, dann könntest du es ohne 3D nicht mehr spielen vernünftig. Ja, und Also für meine Begriffe wäre Mario aber eigentlich eher so ein Launch-Titel gewesen, den ich gerne gesehen hätte. Also das wäre so, okay, wir zeigen mal, was da wirklich cool dran ist. Aber so haben wir halt keinen Launch-Titel. Tja, also nichts das Spannendes. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, Street Fighter habe ich vorbestellt. Ja. Nichts Spannendes habe ich trotzdem gekauft. Ja, aber es ist ja auch nicht spannend. Street Fighter ist wieder Street Fighter. Hm. Aber es ist online und so. Aber ich habe es gekauft. Naja, egal. Wenn ich den jetzt schon kaufe, muss ich auch irgendwas spielen können. Das ist eine vernünftige Entscheidung. Wenn du ihn schon kaufst, dann musst du ein langweiliges Spiel dazu kaufen. Wann kommt er eigentlich an? 25. März? Ach komm, da habe ich ein iPad, dann liegt es auch in der Ecke, dieses 3DS-Ding. Oh, ja, mein, so ist das. Es gab noch mehr von dieser Keynote, ja, nicht nur ein Mario-Logo, sie haben auch noch einen Trailer gezeigt, zu einem Spiel, das dann irgendwann mal erscheinen wird. Also sie meinten, das nächste Mal reden wir über dieses neue Spiel im Juni, ja, und es geht um Skyward Sword, der nächste Zelda-Teil für die Wii. Wie für die Wii? Ja, mit Motion Plus und so, weißt du? Gibt es da nicht schon was Besseres? Du meinst jetzt Standkonsole von Nintendo? Nein, das ist immer noch die Wii, die aktuelle. Ich meine, Zelda sind schön und toll und den Trailer, wenn man sich anguckt, der hat auch ein bisschen wieder mehr Cell-Shading-Style. So. Ja, so ein bisschen so ein Zwischending so aus Wind Waker und Twilight. Mit weniger lächerlichem Link. Genau, also Twilight Princess so ein bisschen Cell-Shading-mäßig gemacht. Ja, genau. Und natürlich schon, klar, wenn man das spielt und das... Aber eigentlich... Also ich will Zelda, ich hätte gern Zelda mal in HD und supergeil. Ja? Naja, das wirst du dir noch ein bisschen länger drauf warten müssen, weil es gibt halt nichts von Nintendo, wo HD drauf liefe. Aber du kannst halt jetzt richtig das Schwert schwingen, so mit Motion Plus. Ja, so. Ja, ja, mit Motion Plus, wie das so richtig mit Motion Plus funktioniert. Dreimal auf den Tisch legen, dann wieder irgendwie... Oh, also Motion Plus ist schon ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Also da wirst du mit Tischlegen wahrscheinlich schon ordentlich zu tun haben. Also ich bin echt gespannt. Ich meine, die aktuellen, für die Leute, die es nicht weiterverfolgt haben, die aktuellen Controller, die man kaufen kann, haben Motion Plus ja integriert und sind nicht mehr diese Aufsteckdinger. Ach cool. Was dann cooler ist, weil es ist schon irgendwie extra lang dann noch mit dem Ding. Ich weiß aber nicht, ob das Motion Plus selber besser geworden ist, dadurch, dass sie es eingebaut haben, weil es war schon sehr hakelig und die Nintendo selber kriegt es hin, dass es so, dass man es kalibrieren kann und dass man was Sinnvolles damit machen kann, aber es ist schon eher lächerlich gewesen. Nichtsdestotrotz, ich freue mich auf Zelda, aber es kommt halt zu einer Zeit, wo ich irgendwie, wo ich technisch schon ganz woanders bin. Oder naja, es kommt ja noch nicht mal. Das ist ja eben genau die Geschichte. Also es gibt jetzt den Trailer und sie sagen, im Juni sagen wir euch vielleicht, wann es dann mal kommt. Also man kann da, glaube ich, mit dem Weihnachtsgeschäft rechnen, wenn das so weitergeht. Und dann ist halt echt schon bitter spät. Aber mal abwarten. Nee, du meinst dieses Weihnachtsgeschäft? Für Zelda, ja. Das glaubst du schon, wenn sie jetzt was schon dazu gesagt haben. So wie sie Zelda drauf sind, ist es doch irgendwie nächstes Weihnachtsgeschäft. Nein, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir es zu Skyward Sword sagen. Ja, aber ich kauf's eh und spiel's auch. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt irgendwie so... Man jammert halt gerne. Man muss mal sich mehr aufregen. Genau. Es gab da noch so zwei, drei neue Sachen zum 3DS, weil halt irgendwie... dann noch auch auf den Amerikaner. Du verwirrst mich total mit deinem Rumgefingere da. Ja, aber ich muss zum 3DS noch was anderes sagen dann gleich. Ja, dann sag ich erstmal was zum 3DS. Und zwar hat man so die amerikanischen Spezialfeatures so ein bisschen vorgestellt auf der GDC. Das ist einerseits, du kannst da Netflix gucken auf deinem 3DS. Vielleicht sogar dann auch in 3D, also 3D-Filme. Ja, haben sie ja bei uns auch schon gemeint, so ein bisschen Fußball und Co. machen wir auch in 3D. Ja, ja. Und auf der anderen Seite haben sie noch gesagt, in so einem tollen, super tollen E-Store, da kündigen wir jetzt auch Game Gear und TurboGrafx Virtual Console Titel an. Ja, auch okay. Ja, ich habe jetzt nichts auf dem Game Gear so direkt im Auge, was ich jetzt unbedingt spielen muss, aber so what. Schadet nicht. Ich würde gerade Chips Challenge was Lynx. Ja. Ja. Ja. Aber zum 3DS nochmal, ich weiß nicht, haben wir da hier drüber schon über den Onkel Smudo schon gesprochen? Nee. Ich fand das so großartig, weil der Onkel Smudo war ja bei den Spieleveteranen. Genau, bei den alteingesessenen, gut eingemotteten Spieleveteranen im Podcast. Ach, das wissen sie doch selber auch. Und was spannend war, fand ich so seine Aussage, dass er gemeint hat, so den 3DS noch nie in Aktion gesehen zu haben. Ja, dazu muss man wissen, wir waren auf diesem Presseevent und da gab es so ein Video von Smudo, wie er 3DS spielt, ja, und irgendwie total begeistert davon war, wie toll 3D das ist und gemeint hat, so, das ist das neue große Ding und danke Nintendo und hallo liebe Presseleute und das ist voll geil und habt einen schönen Abend. Und es ist so großartig, weil in dieser Sendung sagt er halt mehr oder weniger, er ist ganz schlecht dann wenn er jetzt nicht so begeistert wäre, in die Begeisterung spielen, wenn da praktisch, wenn die Realität eine andere ist. Mhm. Deswegen hat er sich da praktisch zurückgehalten, das Ding sich anzugucken und hat praktisch das Ding in der Hand gehabt, man hätte es auch anschalten können, aber er hat es nicht getan und das tut ihn in der Seele weh, dass es getan hat, aber was tut man nicht alles für irgendwie gute schauspielerische Leistungen? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt marketingtechnisch so geschickt war oder ob Nintendo sich da so freut, dass es so rausposaunt worden ist, aber ich hab mich ziemlich schepp gelacht, wie ich das gehört habe. Ja, interessantes Detail, ja. Also der Smudo 3DS war aus. Ja. Man hat begeistert gejubelt, wie toll denn das 3D ist. Naja. Ah, ja. So. Da haben wir noch. Ich muss das jetzt aufschreiben auf unsere Liste, weil es ist einfach, es hat uns diese Woche schon auch beschäftigt. Und das ist so diese Kategorie von manchmal muss man sich auch schämen, dass man Videospieler ist. Es gibt neue Software von Ubisoft. Es gibt die, und ich meine, ich habe, glaube ich, das bei dir ausgelöst, dass du da drauf geguckt hast. Und die Quelle ist interessanterweise der Chat von Not Safe for Work gewesen, der das den beiden vorgeschlagen hat. Und es geht um We Dare. We Dare, oder auf Deutsch Flirtgewitter. Yay! Mhm. Und es hat wohl ein bisschen Trubel gegeben, weil das Ding ist ab 12. So. Also wir müssen, glaube ich, erst sagen, was es ist, bevor es lustig ist, dass es ab 12 ist, oder? Ja, es ist im Endeffekt so True, also Flaschen drehen. Ja. ich habe ja das Press Release irgendwie auch von der Ubisoft Presseseite mal runterkopiert, weil es ist natürlich dann, ich muss erst mal gucken, ob das lädt. Erzähl doch mal was dazu. Ja, es sind halt so irgendwie die Kommentare auf dem entsprechenden YouTube-Video und Co. sind eher so swingen leicht gemacht. Und weiß ich nicht, das Video ist sehr skurril mit irgendwie die V-Mode hängen lassen und so tun, als würde man da Apfel abbeißen, um aus versehentlich sich zu küssen da drauf. Ja. Oder die V-Mode in den Arsch der Partnerin, also praktisch in die Hintertasche. Ganz so schlimm nicht, ja. In die Hintertasche, aber die liegt natürlich übers Knie und darauf wird rumgeklopft. Ja? Ja. Und alle haben eine irre Freude. Also dieses Werbevideo ist auch so das Schlimmste und irgendwie. Ja, aber es ist irgendwie. Das ist so skurril, weil es ist nicht jetzt irgendwie so auf diese SM-Schlagerei-Geschichte, sondern es ist wie aus einer anderen Welt, das ist so eine Parallelrealität. Also erstmal ist halt so der komplette Disconnect von welche Leute spielen denn überhaupt Videospiele für mich da an mit diesem Video verbunden. Und dann ist so dieses auch so ekelhaft Rollenklischee orientiertes, also das ist zum Kotzen. Also wenn ich mal die Presse, ich habe die Pressemeldung jetzt mal gelesen oder geladen, besser gesagt, und hier steht so, im Flirtgewitter haben die Spieler die Wahl zwischen 40 verschiedenen urkomischen, innovativen und körperbezogenen Minispielen. Einfach durchgeknallt mit hohem Spaßfaktor. Ne? Und dann später so irgendwie können ihren eigenen vorlauten Avatar von Kopf bis Fuß nach ihren Vorlieben gestalten. So. Es liest sich also, es ist Platz für alle da, ob femme fatale, knackiger Sportler oder das Mädchen von nebenan. Das sind ja alle, eindeutig. Hallo. Ja. Oh. Also, und also wer sich dieses Werbevideo mal angucken will, das ist definitiv eine Erfahrung, weil man, das sieht man wirklich mal so, was man nicht will. Also als Werbung, das ist einfach so. Das ist echt. Also man will danach duschen. Also ich zumindest. Wenn man noch ein bisschen mehr übertreiben würde an der Stelle, wäre es für mich echt so ein grandioses, seltsames aus einer anderen Realität Videogeschichte so. Es ist doch schon total übertrieben. Es endet mit irgendeinem Striptease-Spiel, wo die letzten 2 Minuten dann irgendwie rausgezensiert, also dann so getan wird, als hätte man es zensieren müssen. Ja, weil dann irgendwie alle irgendwie gar nicht mehr spielen, sondern andere Dinge tun. Ja, und dann verkaufen sie es ab 12 Jahre. Ja. Ja. Lustiges Detail noch am Rande, es kommt nur in Europa, weil sie das für den amerikanischen Markt für zu riskant eingestuft haben. Tja. Ja. Ihr werdet hier keinen Testbericht davon. Nein, ich habe auch schon geguckt, ob es ein Presseevent dazu gab, weil das hätte noch so Fremdschämen-Potenzial vielleicht, aber nee. Ja, ja, aber wahrscheinlich dann geht es in den Charts nach oben. Ja, nein, ich mache jetzt da keinen dummen Witz zu. Ah, ja, also will man nicht. Will man nicht. Geht weg. Ja, genau. Ich habe ja nicht so mit den aktuellen Spielen irgendwie aufgepasst. Gleichzeitig, wie man mir anhört, habe ich so ein bisschen Husten im Gesicht und bin wieder krank. Immer noch. Doof. Scheiße. Mhm. Und dann in den Situationen suche ich mir immer gerne ein paar Spielchen. Weil irgendwie viel Sinnvolles tun geht ja da oft nicht. Und da habe ich mal in dem Internet gestöbert, was denn so auf der Viware Interessantes passiert ist die letzten Jahre, weil da habe ich auch schon lange nicht mehr hingeguckt. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, die Cave Story, ja, was irgendwie ein bisschen die Runde gemacht hat, Anfang letzten Jahres, glaube ich, wenn ich so... Ach, schon ein bisschen älter, glaube ich, oder? Noch also, älter? Ja, ja, also okay. Ich gab das, glaube ich, schon vor 2 Jahren das erste Mal irgendwie. Okay, auf der Wii ist es dann erst gekommen. Auf der Wii ist es schon nicht sogar irgendwie seit Bits und so in den zweistelligen Folgen mal. Auch das schon kann mal natürlich sein. Du hast wahrscheinlich dann nur den japanischen Titel gesagt, dann ja, habe ich wieder abgeschalten. Das kann gut sein. Also um das gleich wieder zu triggern, Doku, na was? Dokutsu Monogatari ist irgendwie der japanische der Titel. Also was hat Dokutsu Höhle und Monogatari? A Story und ja, Cave Story. Genau, und das ist ein sehr schönes 8-Bit Action-Adventure, würde ich es mal nennen, in die Richtung. Mhm. Gibt es auch eben Open Source. Kann man oder für umsonst Freeware, zumindest. Ja. Freeware zumindest kann man sich runterladen, auch für seinen Mac, wenn man dann 2 Patches zusammenschmeißt, dann auch wieder in Englisch. Hat da aber eine schlechtere Grafik als auf der Wii, da haben sie nochmal ein bisschen was aufgemotzt. Und auf die gute Art und Weise aufgemotzt, also so trotzdem den 8-Bit-Stil beibehalten, ist hat irgendwie eine nette Story, hat eine nette Spielmechanik, hat echt guten 8-Bit-Stil, bin ich voll zufrieden, hab ich gekauft, hab ich gespielt, bin ich lange hängen geblieben, bis ich dann wieder geschlafen habe, wieder ein bisschen weiter gespielt, bin noch nicht durch, weiß nicht, hab vielleicht so 2-3 Stunden gespielt insgesamt bisher, kann ich aber auf alle Fälle empfehlen, wenn man ein bisschen so diesem Genre nahe ist. Aber was genau macht man da so? Also so Jump'n'Run technisch? So ein bisschen Jump'n'Run, genau, links, rechts, rauf, runter, also nicht jetzt so wie bei Zelda Action Adventure, was bei den 8-Bit-Zelda-Geschichten war, sondern wirklich eher zwischen die Geschichte. Oder Metroid. Ja, aber nicht so hakelig. Also man ist kleiner und man sieht mehr. Und naja, aber so jetzt von der Perspektive her. Von der Perspektive her, ja. Also es ist, aber es ist ein sehr, sehr, also sehr, sehr flüssiges Jump'n'Run in die Richtung. Und man hat halt Waffen, mit denen man Monster abschießen kann. die wiederum entsprechende Boni fallen lassen, mit dem die Waffen sich hochleveln. Hm. Wenn man getroffen wird, wieder verliert man dieses Hochleveln von der Waffe und hat wieder eine schlechtere Waffe. Ah, okay. Die Waffen haben jeweils 3 Level und unterschiedliche Schüsse dann, die sehr spannend sind. Schon allein deshalb will man das so ein bisschen ausprobieren. Es ist zwischendurch dann immer mal wieder so eine Tür, wo man reingeht und irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Häusern irgendwelche Stories erzählt oder erzählen lässt, dann wieder Sachen von A nach B bringt. So Geschichten. Also es ist wirklich schick gemacht, ist für mich auch von der Mechanik her ziemlich eigen. Also habe ich jetzt so noch nicht keinen direkten Vergleich. Also gerade mit dem, wir kriegen bessere Schussgeschichten, wenn wir Zeug aufsammeln und wenn wir getroffen werden, verlieren wir die wieder, ist eher sowas wie R-Type oder sowas, was eher so ein Shooter ist. Ist auch, glaube ich, so ein wahnsinniger Entwickler, der da irgendwie für verantwortlich zeichnet. Ja, da gibt's irgendwie so eine tolle Legende, wie viele Jahre er in seinem Kabuff da irgendwie vor sich hin gehackt hat. Gut, der Mann nennt sich Pixel. Und momentan schraubt er wohl gerade an einem neuen Spiel für iOS. Da kann man sich wohl auch drauf freuen. Und an einer 3DS-Umsetzung von Cave Story. Das soll so 2,5D werden. So. Wird auch interessant. Okay, ja, also gerade so für den Stil ist das 3DS sehr gut gemacht. So bitter es klingt, aber ja, dafür das passt. Du hattest auch noch ein bisschen Sounduntermalung, die du jetzt nicht gespielt hast. Ja, das hättest du jetzt nicht sagen müssen, weil sonst wäre es nicht aufgefallen. Ja, wie jetzt? Soll ich jetzt noch ein bisschen Cave Story Musik spielen, so zum Reinhören? Ja, du kannst ja einfach den Slider dann nach vorne schieben und dann ist es alles absurd, was ich gesagt habe. Genau, das mache ich. Also ihr habt jetzt schon Musik gehört und genau. Das war's. Tolles Spiel, ich habe es an mir vorbeigegangen und ab und zu mal lohnt sich's in die Vivia zu gucken, finde ich. Mhm. Und ich bin gespannt. Ich hoffe ja, dass bei dem 3DS so das, was man da so entsprechend, wer dann so halb online kaufen kann, auch ähnliche Perlen enthält, einfach mal so. Ja. Genau. Schön. Ich habe da auch noch so einen Hinweis für alte Software, die alte Spiele, besser gesagt, die man gespielt haben will und habe da auch einen Anlass, dass nämlich die tollen Leute von Ubisoft, die Soft, die wir gerade schon so gelobt haben, die haben auch für die Xbox Live Arcade gerade eine neue Software rausgebracht und es ist Beyond Good and Evil HD. Das ist aber schon ziemlich alt. Also das ohne HD. Das ohne HD ist schon ziemlich alt. Das war auf dem Gamecube, Gamecube, oder? Genau. Gamecube war die Lead-Plattform, wenn ich mich richtig erinnere. Gab es dann auch für die Xbox, glaube ich, und die PlayStation 2. Okay. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich habe die Gamecube-Version mir von dir geliehen damals. Genau. Ich weiß es noch, genau. Ja, und das war in der Tat, also es ist nach wie vor eins meiner allerliebsten Lieblingsspiele, muss ich sagen. So kommt gleich nach Shadow of the Colossus, mehr oder weniger. Es ist eine tolle Story, ist ein unterhaltsames Spiel. Es wechselt sehr oft ab, was man so machen muss. Also man fährt mit Gefährten rum, man prügelt sich irgendwie so durch schöne Landschaften durch, man fliegt, man schwimmt, man was nicht alles. Man kann es gar nicht so ganz festmachen, oder? Es ist, glaube ich, viel Third Person, oder? Man sieht sich selber. Es ist viel Third Person so hinter der Person, ja. Es ist dann aber nicht nur irgendwie kampforientiert, sondern es gibt dann auch eben so eine Sektion im Spiel, wo du nur Fotos machst zum Beispiel. Ah, ja, ich erinnere mich. Wo du irgendwie alle Tiere fotografieren musst. Zeug einsammeln. Um Geld zu bekommen und so weiter. Und das ist einfach eine schöne Story. Es sind tolle Charaktere. Mit das Vorzeigespiel, so mit das ohne Klischees auskommt. Ja, nahezu. Ach, ein Schwein. Ja, gut, das ist Schwein. Aber es ist jetzt irgendwie, es ist ein total angenehmes Spiel, finde ich. Und es ist sehr wenig gespielt worden wohl und hat sich nicht so super verkauft damals. Deshalb jetzt eine HD-Version. Deshalb jetzt eine HD-Version, um dem dann da vielleicht mal zur Geltung zu verhelfen. Ja, und ich kann es echt nur empfehlen. Und das sieht auch alles sehr gut aus jetzt in HD. Also da hat man sich echt mal Mühe gegeben, das umzusetzen. Das ist jetzt natürlich von der Grafik jetzt nicht vergleichbar mit einem aktuellen Titel, aber man hat zumindest so das sehr schön in die Jetztzeit zumindest ein bisschen angehoben. Okay. spannend. Also ich habe es damals doch gespielt. Es hat mir gefallen. Ich habe wenig von der Story noch im Kopf, außer eben Fotos machen, Zeug einsammeln. Und aber es gab so eine Storyline, eine ganz gute. Also die ist das stimmig. Es war ein bisschen kurz, fand ich, glaube ich. Aber das ist lang genug. Und das hat auch, was ich noch sagen wollte, das hat einen sehr, sehr guten Soundtrack, der sehr gut in das Spiel sich integriert und der es nochmal viel schöner macht alles. Ich wollte auch gerade noch sagen, so kurz ist für mich inzwischen gerade bei so Action-Adventures eher ein Plus-Argument als ein negatives, weil ich will ein schönes Erlebnis haben, wenn es schön abgeschlossen ist, passt es. Also bei Limbo war es mir ein Hauch zu kurz, aber so eigentlich so ein paar, also 2-3 Stunden langen mir inzwischen schon und da ist eh mehr drin, glaube ich. Ich glaube 9 Stunden oder so. Ja? Schon? Bin ich nicht täuscht. Aber ich habe das damals auch echt durchgeholzt. Ja, Xbox Live Arcade. Ansonsten Live Arcade. War da auch wenig in der Xbox Live Arcade. Aber Xbox Live Arcade jetzt und später dann irgendwann auch PlayStation. Allerdings gibt es da noch keinen Veröffentlichungstermin außer 2011. Ah, okay. Ja. So viel zum Thema Videospiele. Dann haben wir noch so den Pflichtteil. Ja. Mit den nicht ganz so erfreulichen Ereignissen. Da haben wir erstmal so ein bisschen was zum Bayern-Trojaner. Wir hatten, glaube ich, vor geraumer Zeit schon mal diese Geschichte von dem Herrn, der in der Gerichtsverhandlung plötzlich 2 DVDs in seinen Akten findet mit Screenshots von seinem eigenen PC, die alle 30 Sekunden angefertigt wurden. Ja. Also diese Grundprämisse dieses Bayern-Trojaners, dass so alle 30 Sekunden mal Screenshots nach Hause telefonieren, fand ich spannend. Genau. Der wusste da nichts, bis zu dem Gerichtsverfahren wusste der auch gar nichts davon. Und jetzt ist noch ein bisschen rausgekommen, wieso die Vorgeschichte dazu ist und um was es da geht. Und es ist wohl so, das ist ein Geschäftsmann, schreibt der Spiegel, der wohl im Verdacht steht, Psychopharmaka zu exportieren, unerlaubterweise. Mhm. Und der ist am Flughafen in die Zollkontrolle gewunken worden. Und die Beamten hatten so jetzt nichts gefunden, was sie verzollen können, aber haben so mal seinen Rechner mitgenommen. Und kamen dann nach mehreren Minuten zurück und meinten, das wäre alles gut. Und sie hätten jetzt so Software aktualisiert, haben sie nicht gesagt, aber haben sie wohl gemacht, weil zu dem Zeitpunkt haben sie nämlich den Trojaner aufgespielt. Und dann ist er aus dem Flughafen raus und hatte dann auf seinem Rechner Schadsoftware von der Regierung installiert bekommen, die dann fleißig Screenshots machte und irgendwie Skype abgehört hat und dem Ermittlungsbehörden zugespielt hat. Großartig. Also gerade so in der Flughafenkontrollgeschichte ist ja auch da, wo man am ehesten sagt, nee, das mache ich nicht, gebe ich nicht her, gebe ich nicht mit. Also das ist diese komische Drucksituation. Und ja, war das nicht nur für ganz schlimme Fälle so? Ja, also gedacht, das ist jetzt natürlich so, auch staatsgefährdend, so wenn man diese Wanze installiert. Das ist natürlich staatsgefährdend, wenn man Psychopharmaka exportiert. Also Betäubungsmittelgesetzverstoß, klar, ist ein Verbrechen, aber ist jetzt irgendwie nichts, was unsere Demokratie in ihren Grundfesten gefährdet. So aus meiner Perspektive. Ja, also die Idee war schon, so entsprechende Hürden für und es nur für die großen Hämmer einzusetzen. Tja. Selbst das ist das sieht man in Bayern aber, halt anders. Ja, du weißt ja, hier ticken die Uhren anders und. Genau, ist alles auch aufgeräumter auch, und gibt es ja eh keine Kriminalität in Bayern. Aber ein voller Erfolg von der Einbringung der Schadsoftware bis zur Auswertung, alles hat geklappt. Also ich bin ja eigentlich, das, was mich an diesem ganzen Fall so fasziniert, ist, dass dieser Trojaner funktioniert. Ja, also dass es wirklich Bayern geschafft hat, Software entwickeln zu lassen, die zumindest so in Grundsätzen die Anforderungen erfüllt. Bist du irgendwie sicher, dass sie nicht nur Back-Orifice wieder ausgegraben haben? Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht einen Installer noch dazu geschrieben, damit die Zollbeamten das hinkriegen. Aber ich habe keine, ich finde das stimmt mich natürlich dann noch viel versöhnlicher, wenn ich das nächste Mal am Flughafen kontrolliert werde. Ja, vielleicht kommt ja irgendwie genug Gegenwind jetzt, aber wahrscheinlich nicht. Also den gibt's und der wird eingesetzt und es gab jetzt praktisch mal eine Berichterstattung dazu in normalen Medien, aber Aber es ist jetzt nicht jetzt sowas, wo jetzt irgendein Gesetz sich ändern würde oder die. Na, da müsste halt jetzt jemand, der betroffen ist, eine Verfassungsklage gegen einlegen, weil es gibt schon mehrere Stimmen, die sagen, ja, das ist jetzt verfassungsrechtlich jetzt nicht unbedingt so ganz unbedenklich. Aber solange da niemand klagt, der direkt betroffen ist, kann man da auch nichts machen. Ja. Wie das halt so ist. Genau. Dann gucken wir doch mal weiter, wen es als nächstes erwischt. Genau. Wen es als nächstes erwischt, das ist ein gutes Stichwort. Weil da war ja dieses Ding, wir haben euch ja verschont von diesem ganzen Gutenberg-Wahnsinn und das müssen wir jetzt leider an dieser Stelle. Aber wir haben das ja gar nicht erwähnt. Ich habe nee. Außerhalb so viel durch die Gegend gebrüllt auf Twitter aber, und so. Dass ja, wir müssen jetzt leider auch über Gutenberg reden. Obwohl über den ja schon genug geredet wurde, aber der ist ja jetzt zurückgetreten worden. Ja, ja. Er hat seine Kräfte haben das nicht mehr und die Medien haben sich ja nur noch auf ihn konzentriert und deswegen, also die Soldaten sind eigentlich wichtiger und deswegen kann er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Er würde ja gerne kämpfen, aber weil die Medien so auf ihn gucken. Ja. Nicht, dass er den toten Soldaten so das Rampenlicht stiehlt mit seiner gestohlenen Doktorarbeit. Ja, genau. Ja. Und nur deswegen hat er so lange gebraucht, um sich zu. Also diese Abschiedsrede, wenn ihr echt die mal geben wollt, das ist ja so ein Schnäpschen dazu. Ich denke nicht, dass das irgendjemand noch nicht gesehen hat, der uns hört. Also, und wenn, dann, naja. Es hat trotzdem selten eine für mich schlimmere Rücktrittsrede gegeben als die hier. Also die ist so verlogen, schief und rhetorisch. Guter Punkt, weil er hat ja, obwohl man eben im Internet nachgucken konnte und wirklich schon das top-medial präsentiert bekommen hat, auch im Internet, wenn man wollte, also mit links Gutenberg und rechts Original und so. Und dann, dem Slider. Und dem Slider. Und also man konnte sich wirklich sehr gut ein eigenes Bild machen, wie dann jetzt die Situation ist. Und da kommt man auch sehr schnell zum Schluss, wenn ich jetzt mir vornehmen würde, eine Arbeit wirklich komplett abzuschreiben, dann würde ich das ungefähr so machen. Ja? Und gut, er musste jetzt zurücktreten, er ist jetzt zurückgetreten, was jetzt zur Folge hat, dass im Rahmen der Proporzerhaltung. Ja, weil die CSU jetzt so muss ja auch im Bundestag, also im Ministerium, also im was? Ministerien, wie heißt denn dieses Ding? So mit Merkel und alles. Im Kabinett, ja. Genau. Die CSU braucht einen Platz im Kabinett. Ja, genau, ein Herz für die CSU. Ein Platz an der Sonne. Aber da kommt jetzt die Ministerrochade irgendwie ins Laufen. Und das führt jetzt dazu, dass unser bisheriger Innenminister oder bis vor kurzem Innenminister, Herr de Maizière, jetzt hinweg befördert wurde auf den ehemaligen Posten von Herrn Gutenberg, nämlich ins Verteidigungsministerium. Okay. Und das, wo er gerade praktisch so Teile dieser Internetzensur abgelehnt hat. Ja, ja, also. Wo er gerade mal was gemacht hat, was wir jetzt nicht so anstrengend fanden. Der wäre ja so ein bisschen der Schmusekurs-Innenminister, wenn man das so zumindest Teile der netzbewegten Szene irgendwie glauben darf. Also der beste Innenminister, den wir jemals hatten, TM. Ja, was jetzt nicht viel heißt. Ich wollte gerade sagen, so nach Schäuble ist es jetzt nicht so schwierig. Ja, was jetzt nicht viel heißt. Aber zumindest war man dem jetzt wohlgesonnen, zu Recht oder zu Unrecht. Das ist ein anderes Kapitel, das wir an einer anderen Stelle vielleicht mal aufmachen sollten, aber jetzt nicht gerade. Auf jeden Fall, auf den können wir jetzt nicht mehr vertrauen. Und jetzt haben wir ein neues Gesicht als Innenminister, nämlich eins von der CSU. Und der gute Mann heißt H.P. Friedrich, Hans-Peter Friedrich. Und der H.P., um jetzt anzuknüpfen am Herrn Gutenberg, um Karl Theodor. Der Happe ist dem KT jetzt nicht unbedingt strukturell in seiner Argumentation sehr entfernt. Ja, also ich habe da mal sowas vorbereitet. Wissen Sie, was mich so bedrückt bei der ganzen Geschichte, ist die Art und Weise, wie man Jagd auf ihn gemacht hat. Das ist sehr unwürdig gewesen und das wirft auch ein schlechtes Licht auf die Politik insgesamt, mit welchen Ausdrücken er überzogen wurde, wie man mit Hass ihm begegnet ist. Das hat mich alles sehr, sehr tief bedrückt. Wer hat denn Jagd gemacht auf Karl Theodor zu Gutenberg? Nun, also wenn Sie sich erinnern an die Debatte im Deutschen Bundestag, wo er mit unglaublichen Ausdrücken belegt wurde vom politischen Gegner, von der Opposition. Wenn diejenigen, die ihn noch gestern als Hoffnungsträger sehen, ihn jetzt als Sargnagel der Demokratie bezeichnen, dann spürt man auch, wie man ihn doch geneidet hat, all seinen Erfolg, und vergisst dabei, dass viele Menschen ihn als Hoffnung gesehen haben und heute noch sehen. Und ich glaube, es ist auch eine Beschimpfung dieser Menschen. Als Sargnagel der Demokratie, das ist ja ein Zitat des Bundestagspräsidenten Lammert, also ein Mann aus den eigenen Reihen. Gibt Ihnen das nicht zu denken, dass auch in den eigenen Reihen in den letzten Tagen die Kritik spürbar gewachsen ist an Karl? Nein, also grundsätzlich verstehe ich natürlich, dass man kritisiert, wobei er hat Fehler eingeräumt. Das Ausmaß der Fehler wird man sicher noch feststellen. Ich glaube, nicht alles, was im Netz von irgendwelchen Menschen irgendwo eingestellt wird, aber das wird die Uni Bayreuth ja alles im Einzelnen prüfen. Ich verstehe Kritik, aber die Maßlosigkeit der Kritik und der Hass, der dahinter steckt, der hat mich wirklich tief berührt. Und wissen Sie, für uns als Politiker ist die Frage, was muss man sich eigentlich alles so gefallen lassen? Hat man als Politiker keine Wörter, die auch irgendwo Respekt einfordert von den anderen, vom politischen Gegner, von der Öffentlichkeit? Das alles habe ich in der Diskussion vermisst. Ja. Hat man als Politiker denn keine Würde, dass man Respekt einfordern kann, wie er so schön sagt, wenn man denn seine ganze Doktorarbeit klaut und betrügt, ja, und stiehlt? Genau. Und da muss man schon auch Respekt vorhaben. Ja, weil hat der Fehler eingestanden? Also nicht, wenn mir was nachgewiesen wird, große vielleicht oder nicht. Also man muss dazu nochmal sagen, das ist ein Interview im Deutschlandfunk Stunden bevor er selbst Verteidigungsminister, Innenminister wird. Ja, also wirklich, das ist, nachdem er zurückgetreten ist, nachdem alles schon klar ist. Ja? Also auch Tage, nachdem man im Internet sich selbst davon überzeugen kann, hier ist wirklich an 49% aller Stellen auf 82% aller Seiten dreist gestohlen worden. Ja. Also, ja. Der ist immer die Frage, in welcher Realität man denn so lebt. Weil das kann man ja kaum, also entweder es ist super toll dreist, ja, und dann muss man dann muss man sich ja aus dem Fenster lehnen und wird vielleicht wegen Übner, wegen Verleumdung und so Straftat vom Herrn Guttenberg noch zu, also doch nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie das aufbringt, jeden, der ihn einen Betrüger nennt, noch irgendwie anzuzeigen. Ja, oder es ist halt wirklich so ein Realitätsverlust, dass man halt so diese, okay, das macht man halt so, also da lässt man sich irgendwas schreiben und dann nimmt man den Titel mit und das ist halt so, wie man bei anderen Dingen halt, weiß ich nicht, also es ist schon eher Naja, also es ist auf jeden Fall unser neuer Innenminister und man merkt, er hat eine andere Sicht auf die Dinge. Ja, genau, er will mit Respekt behandelt werden. Ja, erstens das und zweitens kann man auf Abgeordnetenwatch auch so ein bisschen nachlesen, wie sein bisheriges Abstimmungsverhalten war und auch so, was er so seinen Bürgern, wenn sie dann was fragen, so antwortet. Da stehen dann auch so Sachen wie, ja, so Internetsperren, das ist schon was wir auch brauchen und das schlimmste Straftaten und so, da muss man auch mal das Internet abdrehen können, löschen vor Sperren, zwar schon, aber sperren schon auch. Ja, und so diese Geschichten, er fällt jetzt nicht besonders durch ein CSU-fernes Abstimmungsverhalten auf. Und das Ding mit dem Internet, das ist, glaube ich, auch noch, was ihn als Innenminister ja auch beschäftigen wird. So, das ist auch noch was, wo er zumindest eine andere Einstellung zu hat als ich jetzt. Und da habe ich auch noch so ein kleines Schnipsel rausgesucht, dass ich das nochmal so ein bisschen drauf eingeht, was er dann von dem Internet hält. Das vertieft das von vorher nochmal ein bisschen. Wissen Sie, und ich glaube, dass auch viel zu viele Menschen viel zu leichtgläubig an Dinge herangehen, im Internet irgendeine Seite aufrufen, dort wird irgendwas behauptet, sie können nicht kontrollieren, ist das wirklich wahr? Ist der Wahrheitsgehalt dessen, was sie da lesen, wirklich nachvollziehbar, nachprüfbar? Auch da sollte jeder mal selbstkritisch damit umgehen, wie er sich Informationen besorgt und wie er damit umgeht. Ja, also ich muss jetzt selbstkritisch mit mir umgehen, wenn ich im Internet mir auf Gutenberg-Wiki irgendwie das reinziehe, wo wirklich alles mit Quelle angegeben ist, wo ich selbst nachrecherchieren kann, ob das dann seine Richtigkeit hat. Und ich sollte doch lieber der CSU glauben, weil die will ja nur das Gute für mich. Ja, also das ist halt so eine Geschichte, so Aussagen führen dann schon eher dazu, dass ich vielleicht auf diese Wir wollen Gutti zurück-Gruppe bei Facebook doch ein Ja mir durchaus vorstellen könnte, weil also jetzt ganz im Ernst, der Typ als Innenminister kann viel mehr Schaden anrichten als der Gutti als Außenminister. Also ja, als auch Verteidigungsminister. Verteidigungsminister, Entschuldigung. Ja, Außenminister ist ja dieser Westerwelle, den gibt's auch noch. Der richtet ja keinen Schaden an. Oh mein Gott. Naja. Aber das ist echt schon so da können wir uns auf Sachen, also im negativen Sinne freuen, glaube ich. Ich muss sagen, ich finde das ganz gut eigentlich. Ja, also um jetzt mal den Kontrapunkt dazu zu machen. Du willst ja immer Eskalation. Ich will Eskalation und ich hatte auch, mir ging es dabei schlecht, dass zumindest Teile der netzbewegten Szene irgendwie so einen Schmusekurs zu de Maizière gefahren haben. Mag sein, dass das unter dem Vorzeichen passiert ist, dass man vielleicht mehr bewegen kann, aber irgendwie hat das auch dazu geführt, dass sich so, dass für mich irgendwie das Ganze so ein bisschen Schwung verloren hat. Und wenn es ein klares Feindbild gibt, dann kann man sich vielleicht auch besser strukturell organisieren und das wäre doch zu hoffen, dass der Harpe da was abgibt. Also man braucht nur so die Position zur Vorratsdatenspeicherung sich angucken, die er so, ich meine, er hat eine Webseite, da kann man so ein bisschen gucken, was denn so seine Meinung war bisher. Ich meine, er ist natürlich im Kabinett und seine Meinung muss sich natürlich ein bisschen ändern. Also so ist es ja auch nicht, dass man da noch die eigene freie Meinung hat. Trotzdem wird er, glaube ich, spannendes Zeug liefern und Vorlagen. Vielleicht eskaliert es in eine gute Richtung. Ich weiß es nicht. Also ich denke, für Audioschnipsel ist er auf jeden Fall gut in Zukunft. Genau, also da freue ich mich jetzt schon drauf. Er wird uns die Depression erhalten und wenn dann wieder irgendeine Waffenmesse stattfinden kann, Spielsession nicht, ja, dann wird er bestimmt auch dafür sein, dass diese Waffenmesse stattfinden kann. Also ist auch aufgefallen doch eine Forderung des totalen Verbots von Tötungssimulationen und so. Das fand er auch, also in der Vergangenheit. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Es bleibt spannend. Ja, ob er sich noch den Respekt verdient, den er sich. Nein, er muss sich ja keinen Respekt verdienen. Als Politiker muss man den Respekt. Das fand ich aber rhetorisch von diesem Gutti noch echt die übelste aller Varianten, das hinten so anzubringen. Also zu sagen, dass man ja als Politiker nicht erwarten darf, praktisch mit Respekt behandelt zu werden an der Stelle. Ja, aber die Art und Weise, wie er es gesagt hat, hat es praktisch im Endeffekt da. Ich weiß ja, dass ihr mich irgendwie hier, dass es okay ist, wenn ihr mich so scheiße behandelt, aber ich hätte schon irgendwie auch mehr erwartet und jetzt bin ich traurig. Ja, es ist so ein hinterm Schild geführter Vorwurf an die ganze Geschichte. Also er ist ja mit nichts offen. Ja? Er hat keinen Reibungspunkt, an den ich direkt Kritik wieder zurückwerfen kann. Dann. Das ist alles so, ich gehe jetzt, ich hau da noch ein bisschen hinten drauf und sowieso sind alle anderen schuld, außer ich, aber ich sag's nicht so, dass jemand sagen könnte, dass es ihn nervt. Naja, das ist ja nur der Neid. Ja? Also das ist auch so das, was der Happe dann jetzt irgendwie dann nochmal wiederholt hat. Ist der Happe, er ist aber kein Adel, oder? Der Happe, ja. Der Happe ist nur so, der Hans-Peter Friedrich. Der hat jetzt nur praktisch irgendwelche Seilschaften. Vielleicht also, mich würde mir diese Theorie, hat mir letztens schon auch gefallen, dass nur das Ding so lange durchhält, weil hinter dieser Doktorarbeit praktisch andere Doktorarbeiten stehen, die im Kontext, also wenn man sich so diese schlagenden Verbindungen bei uns zum Beispiel auch so anguckt, da gibt's schon so, die kennen sich schon alle untereinander und die haben sich schon praktisch was zugeschustert. Und wenn da jetzt ein bisschen mehr auffallen hat, deswegen vielleicht, war spannend. Das kann durchaus sein. Naja, also wir harren der Dinge, vielleicht treten noch mehr Menschen zurück. Es ist irgendwie noch angekündigt, dass es noch ein bisschen Hintergrundinfos gibt, so wer denn diese Doktorarbeit geschrieben hat. Vielleicht gibt es da in Zukunft spannende Zeitungsartikel. Das wollte ich vorher noch sagen. Eigentlich die Alternativlos-Folge dazu fand ich recht gut. Ja, die kann man hier nochmal verlinken. Genau. Ja, mit Fefe, mit Frank und mit Konstanze. Genau, und mit Konstanze, die so ein bisschen... So irgendwie mit ihrer Uni-Karriere im Moment auch nicht so glücklich war. Also das hat sich jetzt nicht so angehört. Ja. Frank so ein bisschen gemeint, so dass er vom Doktortitel eh nichts hält. Ist gerade dabei, ihren zu machen und eigentlich würde sie gerne mehr davon halten. Und naja. Naja. Alles sehr nachvollziehbar und trotzdem eine gute Folge. Ja. Genau. Und so insgesamt sind wir dann auch, was die Themen angeht, am Ende angekommen. Ja. Oh, was die Zeit angeht auch. Das geht einher. Also wir machen jetzt noch irgendwie Lehrmaterial hinten dran. Ja, also gibt's ja auch, aber machen wir nicht. Nein, wir verabschieden uns gleich. Aber vorher kündige ich noch an, was nach der Verabschiedung kommt. Ja, es wird kompliziert. Du merkst. Ist eigentlich wie immer, aber. Ist eigentlich wie immer, aber ich umschreibe es nur seltsam. Manche Dinge, also wir erklären ja lieber die einfachen Dinge, ja, ja, und andere Dinge überhaupt nicht. Ja, weil das alles, was nicht einfach ist, überfordert uns ja. Ja. Deswegen können wir es auch nicht erklären. Definitiv. Insofern, wir spielen euch dann gleich noch ein bisschen Musik von Herrn Mann, Jonathan Mann, der euch am Anfang der Sendung schon aufgefallen ist vielleicht, und verabschieden uns bis dahin, bis nächste Woche. Das hat es keinen Sinn gemacht, aber egal. Auf Wiedersehen. Ja, ich denke auch. Hoffentlich mit weniger Nase zu und mehr gesund. Ja. Macht es gut. Winke, winke. Ti. The apple one, the apple two, the mean to me, what they mean to you. I used to sit at an apple tree, eating, playing King's Quest, and I was so happy. My baby said she had a Mac, I could turn it on all by myself. The sound effects from Dark Castle ringing in my ears for the fans of Apple. And a PowerBook G4 when the G3 got stolen. Had a 15-inch titanium. Man, that thing was golden. A first-gen iPod, just 5 gigs. But back then, that was so big. Bought the first airport, the first wireless networking in my dorm. Were the fans of Apple. And our hearts are strong and true. We're the fans of Apple. Are strong and true. We're the fans of Apple, and we always follow through.